Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Etage 13, Episode 14, nach der legendären 13. Basti, wie fühlst du dich? Ich glaube, ich muss erstmal was trinken. Also die 13. Steffen, die hat mich jetzt echt schon also richtig angestrengt. Ich bin froh, dass wir so einfach eine inoffizielle, nicht erwähnte und niemals publik gemachte Sommerpause gemacht haben. Einfach, weil wir uns jetzt schon lange nach der 13. nicht mehr gehört haben. Aber es war auch einfach bitter nötig, ganz ehrlich. Ja. Also krass. Aber Steffen, das Tolle ist, wir haben auch für diese Episode nicht wenig Highlights. Ja, nicht weniger. Und zwar... Das reißt einfach nicht ab. Wir sind immer noch in der Feierlaune. Wir sind immer noch in der Feierlaune und wir waren sogar noch so betrunken von der 13. Ja. Episode. Deine Mate mit Wodka war auch einfach ein bisschen übertrieben, Steff, muss man einfach sagen. Ja, und das für dich als strikten Anti-Alkoholiker, das ist dann natürlich... Ja, Anti-Alkoholiker, hätte ich dir aber auch vorher sagen können, dass ich da jetzt was reingemischt habe. Aber naja. Oh, ja, okay, und auch, dass ich einfach mal einen Lampenschirm auf dem Kopf den Rest der Party hatte danach. Wann sieht man sich denn auch mal persönlich? Das muss ja dann gefeiert werden. Also wenn wir uns schon mal persönlich in einem Raum befinden, das muss dann auch mal ordentlich krachen. Also lassen. Man muss ja auch einfach mal sagen, dass sich der Hangover-Regisseur ein Beispiel an unserer Party genommen hat und darum einfach schon einen weiteren Teil geplant hat. Einfach mit unseren Reel-Aufnahmen. Wir haben ja auch alles per Video aufgenommen, ne? Ja. Für Kazar. Ja. Aber wir wollen die Spannung noch ein bisschen steigern. Am Ende dieser Episode kriegt ihr ein leckeres kleines Bonbon. Richtig. Denn der Steffen und ich haben eigentlich immer versucht, einen gewissen Podcast zu treffen. Das hat leider aus Problemtermingründen nie funktioniert. Der aus deiner Heimatstadt kommt übrigens? Bitte? Oder deine Wahlheimatstadt kommt? Genau, das war die Wochennotiz aus Troisdorf und es hat irgendwie nie funktioniert und jetzt hatten die eine Call-In-Show und da haben der Steffen und ich uns einfach gedacht, rufen wir doch mal an, da das könnt ihr am rein. Ende hören. Ja. Genau, und Steffen, du hast heute das Heft in der Hand, wir haben ja drüber gesprochen, dass wir uns darüber abwechseln, weil sonst wieder wir uns zu Stress kriegen. Du hast das Heft in der Hand, das sieht Mate-mäßig aus. Ah ja, okay. Okay, und ich habe nämlich gerade mal in unseren Redaktionsplan reingeguckt, den wir nicht haben. Redaktionsplan. Ja, man sieht das gerade nicht, dass Basti Anführungszeichen gemacht hat, aber Ach so, ich dachte, mein Tonfall gibt's schon her. Das ist das hier, Leute, ich sag's mal. Ein bisschen daran muss Redaktionsplan ist meine Gänsefüßchen. Aber was hast du denn so in den letzten Monaten jetzt nach der Episode 13 so getrieben? Ja, und das steht nicht in unserem Redaktionsplan drin, weil wir sind spontan. Das steht ganz oben. Guck mal da. Psst, nicht drin. Ach, die Gänsefüßchen über Ton funktionieren doch nicht. Steffen, erstmal. wenn man noch nach so einer Episode vorher noch so Spaß haben kann. Nee, Steffen, das ist gut, dass du mich fragst, denn endlich können wir miteinander ein Thema zu Ende bringen, was ich in den letzten Podcasts ja häufig vorgebracht habe. Das berühmte Hochzeitsthema. Nein, ich habe immer noch nicht geheiratet. Das ist aber jetzt etwas, was ich vor mir wegschiebe. Wie so ein Pickel. Ja, genau. Da werden die Zuschauer jetzt schon wieder gähnen. Ich mach's aber kurz. Weck mich, wenn's vorbei ist. Ich habe die zwei Hochzeiten, von denen ich immer gesprochen habe, hinter mich gebracht. Und die haben mir sozusagen ein Meeting gegeben mit zwei verschiedenen Stressarten. Ich hatte einmal den auf den Punkt abzielenden Stress an dem einen Tag. Mhm. Sprich, ich habe an der ersten Hochzeit, habe ich wie ein Eventmanager alles gemacht. Das Geile ist, ich hatte einen Anzug an und eine weitere Trauzeugenpartnerin, mit der ich gesprochen habe an dem Abend, die sagte zu mir, ich sagte zu ihr, boah, ist das stressig und sowas. Und dann meinte sie, ja, Basti, du wirkst ja auch einfach kompetent in dem Anzug. Dann habe ich gesagt, dann nimm du doch den Anzug. Und dann meinte sie dann zu mir, das wird auch nichts nützen. Und dementsprechend habe ich den weiteren Abend auch weiterhin meinen Anzug angehabt und gemanagt. Mhm. Und die zweite Hochzeit war ganz anders vom Stress her. Da gab es an dem Tag selber weniger Stress. Und davor habe ich 2 Wochen lang 2 Videos geschnitten. 2 Videos. Und das ist, boah, ich bin sogar zwischendurch einfach wirklich ausgerastet, weil ich nur im Schnittprogramm saß und mich wirklich gedacht habe, so, wann ist das endlich vorbei? Und jetzt ist es vorbei. Und ich habe mich erholt im Saarland. War vielleicht nicht die tollste Idee, weil ich, auch da gibt es viele Hochzeiten, vor allem unter Verwandten. Im Saarland? Im Saarland. Unter Verwandten, das hast du doch jetzt von Böhmermann geklaut. Nein, das ist allgemeines Klischee. Ach so. Ich weiß nicht, wen Sie mit Böhmermann ansprechen, Herr Steffen. Ja. Und ganz kurz zum Saarland, da würde ich auch noch gar nicht ins Detail gehen. Je weiter ich in den Süden gekommen bin, desto hässlicher wurden die Bahnhöfe, desto mehr habe ich gedacht. Ach so, du hast da diesen hässlichen Bahnhof fotografiert, das war da, oder was? Ja, genau. Ich habe St. Wendel habe ich in meinem Facebook-Profil mal. Jetzt weiß ich, woher mir das bekannt vorkam. Da fahre ich jedes Mal dran vorbei, wenn wir ins Disneyland fahren. Jetzt weißt du auch, warum. Man sollte auf dem Weg zum Disneyland niemals anhalten. Auf der Autobahn dran vorbei. Ja, das ist auch gut so, weil St. Wendel hat einen sehr hässlichen Bahnhof. Er hat eine schöne Innenstadt, muss ich einfach mal sagen, aber einen sehr, sehr hässlichen Bahnhof. Da drin ist so eine kleine Insel von so einem kleinen Zeitungsladen, wo alles geordnet aussieht wie in der typischen Bahnhofsdings. Aber ansonsten, überall sind Graffitis, überall stinkt es nach Pisse, überall sind Aufkleber, manche Fensterscheiben wurden einfach billig durch Teser ersetzt. Also alle Bahnhöfe, die ich da auf dem Weg gesehen habe, sind subventionsmöglich. Da ist Luft nach oben. Und ich glaube, die Bahn will auch all diese Bahnhöfe, die man da gesehen hat, einfach verkaufen. Oder weil es steht überall vermieten, verkaufen und sonst was. Und auch die, wie soll ich sagen, die Kommunikationstechnik ist blöd. Wir sind auf dem Rückweg, haben wir einen kurzen Bummel gemacht in einer Stadt, Sankt Goa, auch ein Sankt, haben uns da alles angeguckt, sind zurück auf den Bahnhof gegangen und haben 1 Stunde gewartet, weil keine Ansage kam, dass der Zug möglicherweise nicht mehr kommt. Die nächste Ansage, die dann kam, für unseren nächsten Zug hieß, der Zug fällt aus. Persönlich habe ich sofort einen Wutanfall auf dem Bahnsteig bekommen. Das sah bestimmt sehr lustig aus, als ich wie so ein Indianer wirklich wutschnaubend im Kreis getanzt bin. Und da habe ich gedacht so, in nächster Zeit geht's leider nicht mehr ins Saarland. Sorry. Ja. Sorry. Gut, also wie gesagt, ich bin im Saarland immer nur Durchreisender. A. Und B, war ich einmal im Saarland bewusst. Und zwar war das zu einem der Open Days nannte sich das, glaube ich, die der Comicladen, der große Comicladen da, der X-Comics veranstaltet hatte. Da war ich schon mal bewusst da, also in Saarbrücken, meine ich, oder in St. Louis, in einem von beiden. Und genau, die hatten da einfach mal die Geschäftsräume, haben die ja auch so offen, aber die haben dann halt mal größer dazu eingeladen, wollten das auch noch ein bisschen mit Signierstunden verbinden und so weiter und so fort. Und ja, und das war ganz interessant. Also da bin ich dann halt mal gezielt dahin gefahren. Aber ich nehme es mir auch jedes Mal vor, wenn wir vom Disneyland zurückfahren, da auch irgendwie nochmal zu halten. Nur klappt das dann meistens irgendwie nicht, weil es dann schon spät ist oder ja. Okay. Ja, naja. Aber was hast du denn sonst so in den letzten, in den letzten Monaten fast schon mittlerweile gemacht? Also ja, gut, nach unserer 13. War viel mit Thema Comic-Bezug, also es ist große Messe hat stattgefunden, wie alle 2 Jahre stattfindet, nämlich der Comic-Salon Erlangen. Das war jetzt so eins der größeren Highlights, da kann man ja auch gern mal bei den Comic-Cookies nachhören, da gibt es ein bisschen Material zu. Und ansonsten jetzt groß Erlebenswertes oder Nennenswertes war jetzt eigentlich nicht der Fall, also man geht seinem täglichen Beruf und Job nach und Urlaub haben wir dann erst wieder im Oktober so richtig und dann, ja. Das heißt, ich nehme an, das, was ich wahrscheinlich so jetzt gerade mit Videoschnitt so einen Hass habe, hast du wahrscheinlich auf Audioschnitt. Ich kann mir vorstellen, da gab es viel zu schneiden, wenn du so unterwegs bist, ja, oder? Ja, das mit dem Schneiden war in letzter Zeit echt sehr viel, aber ja, deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich unseren Podcast hier immer noch mal so ein bisschen auf dich schieben kann. Da hast du einen Lakai für. Ergomie. ich kann mir das so vorstellen, also bei mir ist es so, wenn ich Adobe Premiere aufmache, kriege ich immer direkt so einen Tobsuchtsanfall wieder, den ich auch auf diesem Bahnhof hatte, wahrscheinlich bei dir bei Audacity. Das ist direkt erstmal ich schon wieder. Deswegen nutze ich ja nicht mehr Audacity, sondern Hindenburg mittlerweile, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Kleiner Experten-Tipp. Das macht vieles einfacher eigentlich. Okay. Was jetzt gerade so das Thema, was mir sehr am Herzen liegt, ist ja das mit den Kapiteln. Und das macht es sehr einfach, weil man die dann direkt da eintragen kann. Und konnte man zwar bei Audacity auch, aber da geht es noch ein bisschen intuitiver. Und von daher ist das immer eine schöne Sache. Ich weiß ja nicht, ob ich einem Programm namens Hindenburg vertrauen würde. Das ist doch gerade zu prädestiniert abzustürzen. Nee, das tut's. Verstehen das Sie Hindenburg? Ja, ich verstehe schon. Den Witz hast du auch das letzte Mal schon gebracht, als wir drüber gesprochen haben. Ich weiß, ich finde ihn so gut, ich muss aber, ihn noch machen. Verdammt, ich wusste es, ich habe ihn schon mal gemacht, ich hätte es nicht machen sollen. Gerade überhaupt nicht. Also, da ist echt Verlass auf das Programm. Da hat sich Audacity deutlich häufiger aufgehangen oder ist auch mal abgestürzt. Also das funktioniert mit dem Programm reibungslos. Aber ist marketingtechnisch trotzdem irgendwie komisch und vorbelastet? Man hat direkt sowas, diesen Wortwitz im Kopf, oder? Habe ich dir, glaube ich, schon mal erklärt, woher das kam, ne? Weil kriegst du es noch zusammen? Es kann gut sein, aber wenn du es mir wirklich schon erklärt hast, dann lass mich bitte nicht weiter wie so ein Demenzpatienten erscheinen. Wir gehen einfach zum nächsten Thema. Ich muss ein bisschen weinen. Ja. Ich glaube, die 13. Folge hat bei mir einfach das Gehirn weggesoffen. Eine der ersten Radioreportagen vom Stadtteil Hindenburg kam. Daher. Genau, das hast du mal erzählt, das stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Oder ich tue so, als würde ich mich daran erinnern. Ja. Aber die Hindenburg war ja auch ziemlich gehypt, wie vielleicht auch unser nächstes Thema. Oh, was weißt haben du, wo haben ich noch ein Thema? Haben wir noch Themen? Wir haben noch ein Thema. Nach dieser ausschweifenden Episode haben wir echt noch Themen. Ja, wir haben echt noch Themen. Ah ja, gut, Pokémon Go gab es da ja noch nicht. wie geil du auch keine Spannungskurve zulässt. Also ich moderiere. Oh, ich habe den Satz so schön gesagt und dann sagt er, ja, Pokémon Go, ne, aber es ist ja wurscht. Sehr schön, Steffen, das gefällt mir sehr ich gut. Ich moderiere. Hast du es denn gespielt? Habe ich denn gespielt? Ich habe es installiert und ich habe es immer mal offen, aber es ist nicht so, dass ich exzessiv irgendwie Wasserleichen suche. Und, Wasserleichen suchst du in Pokémon. Du weißt schon, dass du kleine Tierchen sammeln sollst, also keine Wasserleichen. Das kann nicht die Tatort-App. Nein, aber du kennst doch die Berichte. Also es gibt ja. schon legendäre Berichte drüber, dass da schon Wasserleichen gefunden wurden und was weiß ich alles. Ja. Ja, jetzt soll zum Beispiel es Konventionalstrafen geben für, glaube ich, Olympiaathleten, habe ich gerade vorhin gelesen. Und zwar müssen die 4.000 umgerechnet Euro bezahlen, wenn sie Pokémon Go zocken, anstatt sich dafür. Genau, hier steht's. Blablabla, ein Turn-Olympiasieger hat in Rio de Janeiro, der sechsmalige Mehrkampf spielte, also, ne, ein Turn-Olympiasieger namens, wie heißt der, Kohei Ichimura spielte auf seinem Handy Pokémon Go und erhielt für seine relativ erfolglose Jagd eine Rechnung über 4.400 Euro Roaming-Gebühren. Entschuldigung, das war keine Strafe, das waren Roaming-Gebühren. Das heißt, der hat für 4.400 Euro gespielt, weil bis jetzt war es so, wo ist die, ja, Rio, ne, sie ist ja in Brasilien, die Olympischen Spiele, und da muss natürlich Roaming anschalten. Just aber jetzt ist in Brasilien auch Pokémon Go veröffentlicht worden. Und auch am 13. Juli hieß es ja bei uns, Pokémon Go, go. Mhm. Und ich habe nicht direkt angefangen zu spielen. Ich habe ein bisschen was gewartet, was mich so nervt, was mich echt so nervt ist, wir sind ja Nerds, ne? Und klar, ein bisschen stolz drauf, dass wir vielleicht schon ein bisschen so abseitig sind, ne? Aber Pokémon Go, richtig Mainstream. Also da sind sie alle, da sind sie auf einmal alle da. Mhm. Ich habe eine gute Freundin, die denkt bei vielen Sachen auch so, Nerd. Und was ist? Die hat ein höheres Level, 6 mehr Level als ich bei Pokémon Go, als ich. Und dann hält mir das die ganze Zeit vor und denkt mir so, jetzt weil du einmal einen Hype mitbekommen hast, und was ist das nächste Mal, wenn es heißt, weiß ich nicht, der nächste Superman-Film ist super geil oder Virtual Reality in Minecraft, da sehe ich dich nicht. Aber ein bisschen auf der Straße rumlaufen und kleine Dinger jagen. Oh, Steffen, ich merke schon, wie ich mich wieder aufrege. Das klären wir gleich. Ich würde sagen, das kläre ich in einem extra Ding, wo ich einfach kurz durchrente, weil wir eigentlich positiv jetzt über Pokémon Go sprechen. Außer du sagst, was findest du denn gut an der App oder was findest du schlecht? Ja, was fand ich denn schlecht, ist natürlich ganz klar zu erwähnen, dass wenn man also sich dann schon mal wirklich mal dazu verabredet oder mal sagt, jetzt wollen wir ganz gern mal mit jemandem, was weiß ich, ein Stück laufen und mal spielen, dass dann halt die Surfer immer wieder abrauchen. Ja? Also das war jetzt halt ein Ding, was beim Start ja permanent aufgetreten ist. Und sowas bremst natürlich den Spielgenuss ungemein. Aber prinzipiell, ich finde so ein Spiel gar nicht mal schlecht, wo Leute vielleicht wieder ein bisschen dazu bewogen werden, einfach mal ein bisschen rauszugehen und sich mal ein bisschen wieder zu bewegen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass dieses Smombie-Tum, Ja. Ja. Kunstwort-Zombie, also Smartphone-Zombies, praktisch noch mehr gefördert wird, weil die Leute dann noch weniger auf die Straße gucken. Und es gibt, wie gesagt, die Berichte haben wir ja schon erwähnt, das sind natürlich immer Einzelfälle, aber die werden dann besonders hervorgehoben, wenn dann Unfälle passieren und so weiter. Also wer so bescheuert, sage ich mal ganz ehrlich, ist und dann Unfälle baut dadurch, dass er sich durch dieses Spiel ablenken lässt, selbst schuld, ja. Genau. Ja, also ich, wie gesagt, für mich ist es ein Casual-Game. Ich mach's an, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, und ja, ich bin da jetzt auch nicht so gehypt, dass ich jetzt sagen muss, ich muss da jetzt alle Pokémon haben oder Pikachu unbedingt in seiner, was weiß ich, wie vielsten Generation hochgezüchtet. Mache ich nicht. Also wenn ich mich mal drauf einlasse und das gezielt mache, dann nehme ich mir die Zeit dazu und mache das auch gern. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt, ja, du weißt, da irgendwie Stunden rein investieren muss, genau. Oder gegen Echtgeld, weil das ist natürlich, also wir wollen, eigentlich wollen wir auch ein bisschen positiv drüber sprechen. Du hast ja jetzt schon ein paar negative Sachen gesagt. Ich fand zum Beispiel positiv, man kann es als positiv sehen, man kann es auch natürlich in unserer zynischen, kaltherzigen Welt auch als negativ sehen, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Es ist ja, heutzutage wird ja eigentlich komisch geguckt, wenn ältere Herrschaften zusammen neben jungen Leuten, ältere Herrschaften, sage ich, also so 30, 40 ist fast schon die Kernzielgruppe von Pokémon Go, hat man so das Gefühl. Aber es sind Kinder und es sind Erwachsene, die stehen alle an einem großen Punkt zusammen und da sagt auch keiner irgendwas, weil sie alle auf ihr Smartphone glotzen oder sonst irgendwas. Mhm. Viel wird ja auch einfach immer davon ausgegangen, wenn jetzt dieses Pokémon Go nicht da wäre, was macht denn dieser ältere Mensch in diesem Pulk aus Kindern? Jetzt habe ich das schon so oft gesehen und keiner hat was gesagt. Das Einzige, was dann kommt, ist, Pokémon Go. Und denkst du so, ja, du hast natürlich die Leute, die darüber sagen würden, das nervt. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass die Nerds oder auch normale Menschen, beleibtere Menschen, wie ich es auch einer bin, einfach dazu gezwungen werden, auf die Straße zu gehen, nicht auf die Straße, sondern rumzugehen, weil sonst passiert auch einfach nichts. Das ist natürlich das Tolle an Pokémon Go. Ich kann hier zu Hause bleiben, aber dann werde ich halt auch nicht der Beste sein. Das ist ja die Motivation. Ich hab grad einen Pokestop ums Eck, ne? Außer das, ich habe zwar jetzt ganz was Fieses, Steffen, für meine Kondition. Ja. Ich habe einen Pokémon-Stop direkt vor der Haustür. Okay. Aber nicht so weit, dass ich direkt zu Hause sagen könnte, ich könnte mich drauf einwählen. Ich muss vor die Tür. Mhm. Weißt du, wo dieser Pokémon-Stop ist? Der ist in einer Gesamtschule. Ja. Und eine Gesamtschule in der Ferienzeit ist immer zu. Und wenn ich an diese Gitter von dieser Gesamtschule gehe, die davor stehen, damit ich rankomme, ist das immer noch nicht nah genug, um diesen fucking Pokémon-Stop zu drücken. Das heißt, ich habe einen Pokémon-Stop, aber ich kann nichts damit machen. Es ist zum Kotzen. Ja, das ist frustrierend. Und das ist fies. Und es ist auch so, ich wohne in Troisdorf und da ist auch nicht viel. Also es gibt an lustigen Stellen paar Stops. Du bist schon mal nach Köln fahren oder nach Bonn, ne? Genau, also wenn ich nach Köln bin, ich heute mal gewesen und hatte da auch ein bisschen Zeit, da habe ich mal wieder gemacht. Also ich mache es auch einiges, nur, ne? Wie du. Bitte, Entschuldigung? Am Dom bestimmt einiges und Bahnhof ist ja genau. Auch daneben. Das sind immer so beliebte Ziele, wo irgendwas ist. Ich hatte heute das Erlebnis, dass ich in einer dunkelgrün gefärbten Fläche, also wo viele Bäume sind, auf einmal drei Pokémons um mich hier drumherum hatte, weil im Wald ist immer viel los, habe ich gemerkt. Okay. Und mich nervt, ich bin jetzt auf Level, was für ein Level bist du zurzeit? Keine Ahnung. Relativ am Anfang noch 9 oder ja, was? Ja, guck du mal, ich weiß bei mir, ich bin Level 16 zurzeit. Mhm. Und mich nervt es gerade so, dass je höher dein Level ist, desto weniger kannst du gut auch die normalen Tiere fangen. Weil wenn man vor die Tür geht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, überall findet man Taubsis, Radfratz oder Hornlius. Ja. Mhm. Die verkackten Scheißdinger. Und wenn du noch wenige Level hast, völlig in Ordnung. Hast du viel Level, dann ist selbst ein Taubsi, ein schwaches, kleines, dummes Taubsi, nicht, da brauchst du drei Bälle für, eine Himbeere und sonstigen Scheiß, um den zu fangen. Und das ist schon echt, finde ich jetzt mittlerweile sogar nervig. Also sie haben jetzt in der neuen gepatchten Version es auch so weit gebracht, dass man auch die Fußstapfen nicht mehr sieht, ob Pokémons in der Nähe sind, was ich schade fand, weil ich es immer ein sehr lustiges Feature fand. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht so reingesuchtet worden, wie jetzt die eine Freundin, von der ich erzählt habe. Ich mach's auch nur gelegentlich. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, bin ich wirklich nachts hier rausgegangen, um mir ein paar zu fangen. Das hat jetzt aber schon wieder abgenommen, was schade ist, weil meiner Fitness würde es gut tun. Denke ich auch, ja. Kommen wir jetzt zu etwas ruhigerem, besinnlichen. Wir fahren in eine Kleinstadt in den USA, wo viel Schnee liegt. Schnee. Kommt dir das bekannt vor, lieber Basti? Ja, es könnte jetzt auch meine Heimatstadt Wipperfürth sein, die liegt aber leider nicht in den USA. Das wäre toll. Ja, so ähnlich heißt die Stadt auch. Ja. Nämlich, die heißt Fargo. Wipperfürth und Fargo, das klingt vom Ausspruch her. Eine tolle Überleitung. Ja, was ist mit Fargo? Das sagt mir, was mit Hitchcock habe ich da klingelt bei mir. Ist das was mit Hitchcock? Fargo? Nee. Ist nicht Fargo von Hitchcock? Coen-Brüder ist das. Ursprünglich okay, dann habe ich mich vertan. Ja. Okay. Also Vertigo ist von Fargo Hitchcock. Ursprünglich von den Coen-Brüdern und habe ich mir aber auch erst angeguckt, jetzt Jahre nachdem es den schon gibt, ja, also als rauskam, dass die Serie da kommt. Und die Serie immer wieder gehypt wurde, also genannt wurde, gesagt wurde, die ist gut und guck dir das doch mal an. Und die Coen-Brüder haben praktisch über ihre Heimatstadt Fargo so mehr oder weniger haben dieser Stadt so Geschichten angedichtet, damals in ihrem Film und haben das ja auch immer begleitend mit dem Text gemacht, damals im Film schon, dass das alles auf tatsächlichen Begebenheiten beruht und nur die Namen geändert wurden und so weiter und so fort. Und diese Art und Weise zieht sich jetzt halt in der Serie fort. Und die Serie besteht momentan aus 2 Staffeln. Okay. Beide Staffeln sind mehr oder weniger voneinander unabhängig. Also erzählen eigenständige Geschichten. Haben aber einen kleinen Punkt, wo sie sich überschneiden. Okay. Und das hat die erste Staffel, übrigens auch schon zum Film. Auch da gibt's, also zu dem ursprünglichen Film gibt's auch eine Stelle, wo sich das überschneidet. Okay. Ja, ist ja auch irgendwo logisch in so einer Kleinstadt oder das spielt ja auch nicht nur in einer Kleinstadt, sondern in mehreren, also die nah beieinander liegen oder näher beieinander liegen. Ist das ja jetzt nicht ganz verwunderlich, dass da sich immer was überschneiden kann. Aber wie das gemacht ist, ist ganz gut gemacht. Und die zweite Staffel spielt auch inhaltlich vor der ersten Staffel und ich meine sogar vor dem Film, ja, zeitlich gesehen. Also okay. Ja, Was Staffel, ist denn der große Aufhänger jetzt? Was ist der große Aufhänger? Ja, der große Aufhänger ist in der ersten Staffel im Grunde ein Ich und Namen, ne? Du kennst das Problem. ist der Charakter, der von Martin Freeman gespielt wird, im Grunde. Das ist so mehr oder weniger die Hauptfigur. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil das ja relativ am Anfang passiert und sich dann alles mehr oder weniger darauf aufbaut. Er mordet halt seine Frau, weil sie ihn nervt. So sehr nervt, dass sie. Ja, gut. Wem geht das manchmal nicht so? Ist jetzt auf minimal runtergebrochen, aber es ist halt das ist das typische Bild, dass die Frau mehr erwartet von ihrem Mann, als er ihr bieten kann. Und da stichelt sie ihn halt immer wieder und so weiter und so fort. Und das spitzt sich dann insofern zu, dass er halt den Ausraster bekommt und sie umbringt. Und, okay. Er hat aber kurz vorher einen Auftragskiller kennengelernt, gespielt von Billy Bob Thornton, und den bittet er jetzt um Hilfe. Ja? Und praktisch, der kommt dann auch ihm praktisch zur Hilfe, um die Leiche zu beseitigen, mehr oder weniger. Und, also der hilft ja nur die Frau, die er umgebracht hat, sozusagen so zu verschachern, dass die Polizei das nicht mitbekommt. Das ist so das Ziel und aus diesem Bündnis dieser beiden entspinnt sich dann halt mehr oder weniger die ganze Handlung. Ja? Okay. Achso, der Auftragskiller und er, der seine Frau umgebracht hat, um die beiden geht es sozusagen im Fokus im Film. Oder geht es auch in der Serie so drum? Das ist die Serie, das ist die erste Staffel der Serie. Das hat mit dem Film nichts zu tun. Also Film war wieder eine ganz andere Handlung. Und in der zweiten Staffel ist auch wieder eine ganz andere Handlung, die zwar gewisse Ähnlichkeiten immer wieder hat, aber die für sich gesehen auch wieder eigenständig genug ist. Und die dann wiederum nochmal so ein bisschen mit übernatürlichen Segmenten spielt sogar. Aber das war in der ersten Staffel, gab es keine übernatürlichen Segmente sozusagen? Nee. Oh, das ist aber doch krasser, das ist ein krasser regt man sich Cut, ja nicht aber, auf. Ja, das ist also, das macht aber Es ist, Sinn. Es ist halt, es, ja, es, es, es macht Spaß, das in dem Zusammenhang zu sehen. Und okay. Erinnert so ein bisschen an, weil ich das auch gerade nochmal eigentlich das erste Mal schaue, erinnert so ein bisschen an Twin Peaks. Ah, okay. Wenn ihr das was sagt. Ja. Genau. Ja. Wobei es also in eine andere Richtung geht, ja, vom übernatürlichen Faktor her. Aber so diese Mischung, ja, so dieses. Gut, das war ja bei Twin Peaks alles noch ein bisschen extremer. Also es war ja so, bei Twin Peaks ist es ja so, dadurch, dass ich jetzt relativ frisch sehe, kann ich es ganz gut erklären, ist halt so ein bisschen das Seifenoper-Element auf jeden Fall sehr mit drin und dieses Überzogene. Aber dann hast du noch Kriminalgeschichte mit drin und halt diese übernatürlichen Sachen. Und diese Kombination ist natürlich sehr wild und Und da haben sie sich so ein bisschen bei der zweiten Staffel so ein bisschen inspirieren lassen, obwohl sie es nicht so on the top treiben. Also nicht übertreiben, es ergibt alles Sinn und macht einfach Spaß. Also das ist eine schöne Serie. Hat auch immer Hochkaräter dabei. Also wie gesagt, in der ersten Staffel ist es Martin Freeman, Billy Bob Thornton. Mhm. In der zweiten Staffel ist es Kirsten Dunst. Und Ted Danson, sagt ihr auch was? Ted Danson? Ted Danson. Vom Namen her sagt mir Ted das irgendwas, Danson aber. Oder Ted Danson, ich weiß jetzt nicht genau, aber. Ist das der, wer ist hier der Boss? Der Becker gespielt hat. Achso, okay. Ah, Becker, ja, okay, ja. Der auch bei CSI neu, eine der CSI-Dinger macht. Ja, okay. Becker, ja, Becker sagt mir natürlich was. Tolles Sitcom. Bin ich jeden Morgen. Jeden Morgen? Beim Becker. Eieieiei. So. Wenn man eine Schublade aufmachen könnte, in was würde man die am besten rein? Ist das eine Mystery-Serie oder? Nee, eine Mystery-Serie ist es nicht. Es ist eine Krimiserie. Okay. Eine Krimiserie. Das heißt, es ist schon. Wer hat es gemacht? So Krimi-Thriller, ja. Mhm. Krimi-Thriller, okay. Das heißt, vor allem ist das Wichtigste, dass es auf jeden Fall spannend ist. Das ist so das Wichtigste. Spannend ist es. Okay. Ja. Wäre was für mich? Glaubst du das? Ja. Soll ich mir das angucken? Durchaus, ja. Steffen, das habe ich noch gar nicht erzählt, weil das Pokémon-Thema ja noch relativ allgemein ist. Ich habe mir überlegt, für diese Sendung und für die kommenden, das kannst du dir auch bis zum Schluss überlegen, steht ein Programmpunkt bei uns drin, der da heißt, du schaust, was ich dir sage. Wir können so einen Joker machen, wo wir jetzt ab sofort entweder bei den Themen, die wir präsentieren, oder aber die, wenn dir jetzt gerade eine einfällt, die du gerne mir sagen würdest, das musst du dir unbedingt angucken, auch wenn ich weiß, dass dir nicht so gefallen wird, kannst du sagen, Basti, ich setz hier meinen, du guckst, was ich dir sage, Joker, ein. Du könntest natürlich, ich gebe dir jetzt natürlich nur Ideen, das musst du jetzt nicht ausführen. Du könntest zum Beispiel sagen, Basti, du musst dir jetzt einen Goofy-Film angucken. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen und ein bisschen in die Faust beißen, aber dann muss ich es tun, weil du es gesagt hast. weil ich kenne uns beide ja, wir beiden empfehlen uns beide viel gegenseitig und wenn wir uns dann gegenseitig das nächste Mal fragen, hast geguckt, jeder sagt so, nee, meistens nicht. Aber ich finde, wenn wir glauben, dass einer von uns beiden das unbedingt antun sollte, dann ist das die Hausaufgabe fürs nächste Mal und wenn die nicht erledigt ist, dann gibt's eine Strafe. Oh Punkt. Gott. So sieht's aus. Das wollte ich jetzt nochmal zwischendurch erwähnen, das heißt, Fargo würdest du jetzt... Muss aber dann auch verfügbar sein, ne? Genau, also es muss entweder, wie ich denke mal, wir beide haben Netflix, sonst würden wir nicht so viel darüber sprechen. Dann würde ich sagen, Fargo, zack. Ist jetzt keins direkt. Bei Serien ist das so, bei Serien gilt die Regel, eine Folge der Serie und wenn ich keinen Bock mehr habe, guckst du nicht. Okay, du willst schon für Fargo einsetzen, kein Problem, hättest du auch für später aufheben können. Okay. Nö, ach, da bin ich spontan, das können wir ja gerne das nächste Mal dann nochmal machen. Genau, also dann würde ich nächstes Mal über die erste Folge von Fargo sprechen, das ist dann meine Hausaufgabe fürs nächste Mal, das muss ich mir dann direkt mal notieren. Du hast den schönen Programmpunkt noch drin, das ist aber gut. Ja gut, okay, weiter. Okay, das wollte ich nur mal gesagt haben zwischendurch, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast jetzt auf jeden Fall Fargo empfohlen und ist ja egal, was du jetzt mir dazu gesagt hast, ich muss mir ja eh anschauen. nach meiner Hausaufgabe bin ich ja wohl dran und ich habe mal was ganz anderes mitgebracht, was wir hier noch nie gemacht haben. Ich habe ein Medium mitgebracht, was wir noch nie besprochen haben, was mir aber sehr am Herzen liegt. Solange es nicht das Long Island Medium ist mir alles recht. Long Island Medium? Achso. Ich wusste gar nicht, dass es den eben auch ein Medium gibt. Du hast aber auch heute einen Clown gefressen, Junge. Und zwar Musik. Musik. Wir haben noch nie drüber gesprochen. Wir haben noch nie drüber gesprochen, Steffen, aber was hörst du eigentlich für Musik? Ich? Ja. Eigentlich relativ querbeet, solange es keine Volksmusik ist und auch mit Techno ist es jetzt eher nicht so bei mir. Ja. Hip-Hop höre ich mir jetzt so gezielt auch nicht an. Deutsch oder Englisch, wenn überhaupt. Wahrscheinlich Deutsch. Hör ich mir so gezielt auch nicht an. Okay. Aber wenn dann eher Deutschen. Eher Deutschen, weil dann verstehe ich auch mal was. Ja. Fantastischen Vieren wahrscheinlich zum Beispiel. Eher sowas in der Richtung. Also mehr so der ich sag jetzt mal, der Spaß-Hip-Hop oder Sido oder sowas in der Richtung. Sido? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht Sido, Sid. Ach, ich dachte gerade schon. Sido. Ja, Sido. Ich dachte, das wäre jetzt gar nicht so. Auch vereinzelt. Also gibt's auch ein paar schöne Sachen, ja. Peter Fox und so weiter. Super. Also meine Freundin und ich sind großer Fan von Sid. Da waren wir schon auf dem Konzert. Tolle Sachen. Tolle Sachen. Dann eher sowas. Und prinzipiell bin ich aber eher so jetzt einer, der so gerne Rock hört. Also irgendwas Rockiges und schöne Gitarrenmusik, sagen wir mal so. Gitarrenmusik, musst du schon. Guess kenne ich viele, viele wollen eine Gitarre haben. Ich bin auch sehr offen. Bei mir ist es so, ist es immer nach Stimmungslage und wo es gerade dazu passt. Ich habe auch meine Phasen, wie ich bei Spielen auch meine Phasen habe. Ich hab gern mal Rock gehört. Ich kann das selber ausschließen wie du. Ich mag Volksmusik, bis auf einen Song von Stefan Raab, den ich als Volksmusik titulieren würde. Der Karl, der Moik, der kifft das Chef, ja, okay. Zeug. Ist für mich auch Volksmusik. Ansonsten würde ich da auch alles ausschließen. Und Techno habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen bin ich auch kein Techno-Fan. Okay. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Das sind zum Beispiel so Sachen wie vereinzelt. Ich war sogar mal auf der Love Parade, 1998. Was denn? Vendu Project, hast du gesagt? Was? Was hast du gesagt? Vendu Project? Love Parade. Ach so, Love Parade. Warst du drauf? Warst du dabei? 1998. Warst du dabei? Meiner Meinung nach am meisten besucht war auch. Und da warst du dabei? Bei einer war ich mal dabei, ja. Nee, das kann ich mir. Dich auf der Love Parade kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte mir das einfach mal angucken. Das ist ja dann auch oft die Neugier, die einen so treibt. Also, auch wenn ich jetzt mit der Musik primär nichts anfangen kann, aber einfach dieses Happening wollte ich mir dann mal geben, ja. Hast du es denn auch happen lassen? Also auf Love Parade sieht man immer Bilder, wo Leute miteinander rummachen. Kleines Anekdötchen. Das ist eine lange Anekdote. War heiß. Es war echt heiß an dem Tag. Okay. Aber irgendwann zwischendurch gab es dann doch mal einen Regenschauer. Und so als 98 war ich dann 18. Ja. Mhm. So als gut vorbereiteter 18-Jähriger hatten wir dann einen Schirm dabei. Und den haben wir dann aufgemacht. Und auf einmal standen dann die Mädels links und rechts und wollten mit unter den Schirm. Ja. Oh. Ja. Aber das war dann auch so das Einzige. Mein Kumpel, mit dem, der da eigentlich hin wollte, der mich halt also praktisch mitgenommen hat, der mich auch dazu überredet hat, mehr oder weniger mitzufahren, also der die Idee hatte, sagen wir mal so, dem ging es den ganzen Tag auch schon nicht so gut und der hatte dann auch noch echte Magenprobleme an dem Abend und von daher haben wir es da jetzt nicht ganz so krachen lassen. Aber du hattest einen Regenschirm voller Mädels, das ist schon mal hart. Komm unter den Schirm, ja, genau. Ersten spritzigen Erfahrungen mit Frauen. Ja, das waren so die Jugend. Eieiei. Aber naja, gut, das ist krass. Ja, krass. Da war ich gerade 12. Da habe ich, glaube ich, noch nicht den Sinn dafür. So. Oder 14? Ich glaube, 12 war ich da. Deswegen habe ich dafür den Sinn noch nicht gesehen. Wobei, dann müsste es doch eigentlich schon so losgegangen sein. Ich war ein harter Raver. Meine Mutter hat mir LSD in die Box reingetan. Nein. aber ich habe zwar Techno ein bisschen kennengelernt, aber bis auf Vendu Project, King of My Castle oder ein paar Mr. Uso, also die 90er Sachen, wo es ein bisschen trashig ist, kann ich mich noch mit anfreunden, aber wenn es so in eine Richtung geht, wo es nur Boots die ganze Zeit macht und nichts Sinnvolles mehr dabei rumkommt, dann bin ich auch raus. Also wenn das noch eine eingängige Melodie und irgendwas hat, dann bin ich auch absolut davon zu überzeugen, aber selbst die ist dann nach 10 Minuten irgendwann mal langweilig. Ne? Ja, ich bin auch eher davon von harmonischen Sachen und ich muss auch nicht immer interessanten Text haben. Das ist steht zum Beispiel dafür, dass ich durch meinen besten Text oder Sex gesagt. Nein, Text. Ach so. Verdammte Skype. Ich habe nämlich bin mit einem indischen Kumpel aufgewachsen und der hatte eine krasse Bollywood-Phase, weil er und ich habe die ganzen Bollywood-Lieder, kann ich noch mitsingen. Also, genau, das war ungefähr so. das heißt, auch diese Filme, die auf RTL 2 laufen. Ne? Bitte? Gibt es in Deutschland einen Free-TV-Bollywood-Sender? Genau. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja. Irgendwas. Ach doch, ich hätte, glaube ich, mal am Rand sowas gehört. Aber ich weiß, dass RTL 2 letztens auch wieder die alten Filme gezeigt hat. Und ich habe mir die angesehen und konnte sofort wieder alles mitsingen. Und habe ich gedacht, so, manche Sachen vergisst doch einfach nicht. Auch wenn ich nichts verstehe. Ich weiß nur, glaube ich, Chaya Chaya ist ein Lied. Und das heißt, glaube ich, wenn mein Kumpel mir richtig das beigebracht hat oder nur Scheiß erzählt, irgendwie TT. Also Chaya heißt Tee. Da haben also über Tee gesungen. Ja, klar. Genau. Und klingt plausibel, Chaya, Chai, Tee. Aber ich würde auch nicht deklarieren, dass ich irgendeine Lieblingsband habe. Ich habe die Richtung mitzieht und sowas, wie du richtig gesagt hast. Ich habe ein Lied, das mir persönlich wichtig oder eine Band, die mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das sind die Red Hot Chili Peppers. Denn die Red Hot Chili Peppers, das Californication-Album damals zu Schulzeiten, habe ich, ich glaube, 3 Monate am Stück nur gehört. Und ich habe mit Musik relativ spät angefangen, auch verschiedene Sachen zu hören. Ich habe später irgendwann mal Webradio gemacht. Da bin ich überhaupt das erste Mal richtig so auch professionell in Kontakt mit Charts gekommen, dass ich dann auch wusste, was da läuft. Ich weiß jetzt gerade zum Beispiel gar nicht, was in Charts läuft. Und diese eine Band ist mir so krass hängen geblieben, weil ich auch an meinem Abschlussball, Abi-Kommerz nennt sich das hier, habe ich, obwohl ich nicht singen kann, nach vielen Üben das Lied Californication von den Red Hot Chili Peppers auf der Bühne gesungen. Und das ist sehr gut angekommen. Also es klang sehr gut, ich habe auch Applaus dafür bekommen, sonst was. Und das werde ich einfach nicht vergessen, weil es mir ein persönlich sehr, sehr wichtiges Lied ist, was mir in einer krassen Zeit geholfen hat. Ja. Und seitdem ich bin kein typischer Fanboy, das ist schon immer schlimmer mir gewesen. Ich interessiere mich meistens wenig für die Personen, die dahinter sind, sondern für die Musik an sich. Das mache ich ja bei vielen Sachen. Und bin schon immer froh, dass ich sagen kann, ja, Anthony Kiedis ist der Sänger der Band, der diese geile Stimme hat. Und der Schlagzeuger sieht aus wie Will Ferrell. Oder? Ja, Will Ferrell. Stimmt, ja. Ja, genau. Der Chad Smith müsste das sein. Ja, ich sag lieber nichts, sonst sag ich wieder was Falsches. Und die haben ein neues Album rausgebracht. Und das ist The Getaway. Das ist, glaube ich, diesen oder letzten Monat rausgekommen. Jetzt habe ich mir das nicht hier aufgeschrieben. Und da gibt es zwei Singles. Was wir bei unserer Aftershow-Party von der 13. Episode gehört haben, ne? Ja, yeah, deswegen habe ich gedacht, ich bestich den DJ mal ein bisschen. mach das kurz mal dran, ich hätte da was zu singen. Und ich fand's ganz cool, dass es was Neues gibt. Es gab 5 Jahre Pause von den Jungs und die haben The Getaway neu aufgelegt. Das vorige Album war I'm With You. Das ist schon, es hatte ziemlich interessante Lieder mit drauf. Zum Beispiel Monarchy of Roses oder I'm With You oder The Adventure of Raindance Maggie. Das ist, glaube ich, in den UK-Charts auch auf Platz 42 im höchsten gewesen. Und das ist auch noch sehr cool gewesen. Das neue Album, finde ich, ist noch ein bisschen experimenteller geworden. Also, wenn man sich die alten Red Hot Chili Peppers Alben anhört, die wirken so ein bisschen, als wären die immer auf einem Drogentrip gewesen. Was, glaube ich, in den 80ern auch gut sein kann. Dark Necessities ist die erste Single-Auskopplung, die man auch vielleicht im Radio mal zwischendurch gehört hat. Und ich habe mal mitgezählt, dieses Lied braucht ungefähr 50 Sekunden, bevor jemand anfängt zu singen und Spannung aufzubauen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, als ich gesehen habe, irgendwann mal ein Newsletter, ja, die Red Hot Chili Peppers, jetzt kommt ein neues Lied raus, habe ich mir natürlich sofort über mein Handy gekauft und mir sofort angehört. Und ich war weg. Also das erste Lied aus Single-Auskopplung, Dark Necessities, von The Getaway, von dem Album, ist super. Hat, glaube ich, in den UK-Charts, ist das, was ich mir rausgesucht habe, irgendwie auch im höchsten Platz nur 72 bekommen. Also ist jetzt nicht so toll gelaufen. Ist aber super geil. Ich habe es mir am Anfang angehört und habe gedacht, bei allen Sachen, wenn du es mehrmals hörst, klingt es irgendwann gut. Ist nicht so, dass dieses Lied schlecht klingt, aber es ist schon das coolste Lied von diesem ganzen Album. Wenn ich noch welche empfehlen darf, sind das Go Robot, haben die auf dem Lied drauf. Das ist ein Lied, wo sie sehr roboterhaft auch singen, so ein bisschen zwischendurch. Und was ich gar nicht empfehlen kann, ist das letzte Lied von dem Album. Das heißt, The Dreams of Samurai, es dauert 6 Minuten, also die Lieder sind auch wieder relativ lang, aber das passt irgendwie so gar nicht da rein. Abschließend kann ich sagen, das neue Red Hot Chili Peppers Album empfehle ich jedem, neben Fanboys auch sich zu holen, weil ich habe mal auf der Arbeit eine gehabt, sie meinte, ja, aber ich finde die alten Sachen geiler. Aber so ein Typ bin ich nicht. Ich möchte mir auch die neuen Sachen anhören und irgendwann hat mir auch das vorige Album I'm With You sehr, sehr gut gefallen. Kannst du mit den Red Hot Chili Peppers irgendwas anfangen nach meinem langen Fan-Monolog, oder? Das ist eine Band, die mich jetzt nie intensiv begleitet hat, aber die mich durchaus begleitet hat. Also dadurch, dass die ja späte 90er und Anfang 2000er auch sehr oft im Radio gespielt wurden, ist das eine Band, mit der ich auf jeden Fall was anfangen kann. Ja? Okay. Also die ist mir auch keineswegs unbekannt. Ich hab ja nicht mal die Musikrichtung geschrieben, also es ist so ein bisschen, nicht rockiger, aber so ein bisschen Funk, Rock, also ja. Gechillte Mucke. Also ja, so gute Mucke, die man gechillt. California Rock ist es. Genau. Ist, glaube ich, eine eigene Genre-Richtung, ne? Ja. Genau, und die ist so ein bisschen gechillt, die macht gut Laune. Die können aber auch krasse traurige Lieder rausbringen, die so einen traurigen Anklang haben. Da ist zum Beispiel auf dem Album The Hunter drauf, das ist auch ein sehr schön trauriges Lied. Ich finde es immer so interessant, man erkennt die Red Hot Chili Peppers einfach immer direkt wieder so raus. Ja. Aber dass man noch so bestimmte Nuancen raushören kann bei bestimmten Bands, finde ich super interessant. Ich habe, auch wenn das jetzt eine ganz andere Richtung ist, ich glaube, Rammstein sagt dir wahrscheinlich auch was, ne? Hm. Als ich hart drauf war, habe ich auch Rammstein gehört. Da habe ich auch mal so eine Phase gehabt, ja, wo ich dann exzessiv, also das ein Album, ich glaube, Sehnsucht war es, ne? Ja, das kann sein. Das habe ich dann halt auch rauf und runter gehört, ja. Es gibt von Rammstein gibt's ein schönes, also eines meiner Lieblingsballaden, nenne ich es jetzt einfach mal. Von Rammstein heißt Roter Sand, glaube ich, es heißt Roter Sand, weil sie singen da drin, weil ich den Text auch noch so ein bisschen weiß, Roter Sand und zwei Patronen, es geht einfach darum, dass sich zwei Leute duellieren am Strand und der eine erschossen wird und blutet und der Blut auf den Sand läuft. Das singen die in ihrer typischen Art, aber so krass, dass ich sage, das ist eines der schönsten deutschen Balladen, die ich kenne, und die ist von Rammstein. Das muss man erstmal dazu sagen. Also, das ist das, was mich sehr immer berührt, wenn es so ein bisschen in die Trauerrichtung geht. Aber Kurzfazit. Hättest du mal Lust auf ein kleines Spiel? Ja, ich versuch's. Magst du mal meine Lieblingsband raten? Oh, also du hast wirklich eine Lieblingsband. Ich hab eine Lieblingsband, ja. Es sind aber auch reale Menschen. Es sind jetzt nicht animierte Figuren, die irgendeine Band spielen. Sowohl als auch. Nein, es sind reale Menschen, ja. Okay. Du hast ja auch gesagt Rockrichtung, ne? Ja. Aber Rammstein hast du jetzt gerade schon gesagt, ist es ja eher nicht, weil das hast du nur eine Phase, aber das würde ich jetzt nicht als deine Lieblingsband ansehen. Seed hast du vorhin schon gesagt. Ich glaube, die ist ja auch nicht eher Rock. Ah, oh, schwierig. Ist was Deutsch oder was Englisches, wenn ich fragen darf? Deutsch. Deutsch? Deutsch, Rock. Es ist aber eine Mehr-Personen-Band. Also es ist nicht nur, wo der Sänger die Band heißt. Nochmal was? Also es ist jetzt nicht so eine Ein-Mann-Band, wo der Name des Sängers. Nicht unheilig, nein. Gut, aber unheilig, da würde ja die Band auch, wie heißt denn der Unheilig-Sänger? Thorsten Wolowitz. Der Graf hat er sich immer genannt. Der Graf. Ja. Du, jetzt bist du vielleicht doch aber, Fan. Aber, jetzt kommt's. Den Grafen, den echten Grafen, den gibt's in meiner Lieblingsband. Echt? Also den Glatzkopf oder was? Nein, den echten Grafen. Nicht ach so, den also Glatzkopf. Achso, die Ärzte? Ja. Ah. Da war der Hinweis zu viel. Ja, aber das ist aber auch nur, habe ich das richtig, wegen diesem einen Lied von in den Kopf? Ja, aber der hat sich ja immer so genannt dann auch. Also, das wusste ich gar nicht, dass er sich Graf genannt hat. Ja, damit hat er halt auch gespielt, ja. Okay, ja, ich habe nur sofort bei Graf, habe ich natürlich direkt das Lied im Kopf. Wie heißt das Lied nochmal? Ja, der Graf. Ja, genau, der Graf, wo Bela B. auch selber singt. Ich kann aber den Text gar nicht mehr so richtig. Aber sehr gut, guter Tipp, dankeschön. Ja. Aber Ärzte sind natürlich auch top. Ärzte sind, also bei Red Hot Chili Peppers sind von mir auf Position 1, wenn es mal geile Konzertkarten gibt. Und falls es einer nicht mitbekommen haben sollte, am 14. November spielen sie in der Lanxess Arena. Und ich habe mir heute für sehr teures Geld, muss ich dazu sagen, was ich eigentlich nicht habe, für mich und meine Freundin Stehplatzkarten besorgt. Frag mal, wie teuer. Machst du schön dann von mit Pogo-Tanz und sowas, ja? Ja, das ist mir egal, aber ich will mitten im Innenraum stehen und den Vibe fühlen, wenn die Jungs spielen. Was denkst du, wie teuer war eine Karte? Oh, 100er wirst du da schon hinblättern dürfen, ne? Was sagst du? 150? Ja, 170. Und das ist schon echt, für jemanden, der bald im nächsten Jahr heiratet, ist das jetzt ein Spontankauf gewesen, wo sie aber gesagt hat, mach das, weil es ist für mich echt ein Lebenstraum, die mal zu sehen. Und das habe ich halt verpasst bei Rock am Ring. Hast du noch nie live gesehen? Nein, noch nie. Okay. Bin nur mit der Musik immer eins gegangen. Aber es ist jetzt schon wieder sehr lang bezüglich Musik gewesen. Gut, ich meine, die Ärzte habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen, wie es eigentlich möglich wäre, ja. Ja, du hast ja, glaube ich, auch öfters die Möglichkeit gehabt als Red Hot Chili Peppers. Ja, ich sag ja, aber selbst die habe ich nicht so häufig gesehen, wie es eigentlich möglich wäre. Da habe ich auch vor ein paar Jahren angefangen, dann die Konzerte zu besuchen, ja. Und ich glaube, die Ärztekonzerte sind auch mal sehr witzig, weil ich gehört habe, die sind ja zur Hälfte Comedy-Veranstaltungen und zur Hälfte Musik. Kann man sehr gut, ja, also da kann ich nur empfehlen. Ne? Das macht Was Spaß. Ist dein Lieblingslied von den Ärzten? Also neben der Graf? Oder ist es jetzt nur der Hinweis gewesen? Eigentlich Arschloch. Also hier. Okay, ja, Schrei nach Liebe. Schrei nach Liebe, richtig. Krass. Ja, das ist auch eines der schönsten Songs. Ist ja auch irgendwann mal auf den Platz 1, glaube ich, bei 1 Live der 90er-Jahre-Lieder oder sowas gewählt worden. Und war ja jetzt im letzten Jahr, glaube ich, nochmal hochgepusht worden. Genau, wegen der Aktion gegen rechts und sowas. Ja, ne? Genau, richtig. Sehr schön. Haben wir auch mal über Musik gesprochen. Also so ein All-Time-Favorite. Mit dem Lied bin ich auch Ärzte-Fan geworden, tatsächlich. Also das okay, ja, das ist klar. Als sie das damals rausgebracht haben, da gedacht, geile Message und ja, das war dann cool. Halt das. Ja. Sehr cool. Ja. Ja, das war's zu meiner Kritik zu Red Hot Chili Peppers. Steffen, Musik was machen wir jetzt? Man viel häufiger machen mal. Ja, also findest du? Gerne. Ja. Also das Problem ist, ich habe echt das Problem für mich, du weißt ja sowieso, neben meiner Demenz habe ich das Problem, wie kann man denn Musik am besten rüberbringen, ohne die Musik zu spielen? Ich fand's jetzt schon sehr schwierig, eine Herzensangelegenheit von mir zu präsentieren. Basti Singh. Ist das mein indischer Nickname? Basti Singh? Basti Singh? Ja. Nee, aber. Das lassen wir lieber. Ich hätte vielleicht sogar eine Idee, was wir beim nächsten Mal besprechen können. Aber mal gucken. Na. Ich lass mich überraschen. Wollte ich eigentlich schon in der fantastischen Episode 13 machen, aber da haben wir dann so viele Themen gehabt. Naja. Ja. Ja. Wie komme ich denn jetzt? Fang doch einfach an. Man muss es ja nicht immer als König darstellen. Man kann doch einfach reingrooven. Weil wir gesagt haben, wir singen jetzt nicht, aber haben die Red Hot Chili Peppers eigentlich jemals einen Song gemacht über die Unterwelt? Nee, ne? Nee, ich weiß so, dass Nickelback mal zu Spider-Man einen Soundtrack geliefert hat, falls du dich erinnerst. Ja. Das hilft dir jetzt aber wahrscheinlich nicht. Blöd. Wie kommt man jetzt denn von Red Hot Chili Peppers? Ach, harter Cut. So. Ich habe doch gerade noch gesagt, Spider-Man. Das wäre jetzt so gut gewesen, Steffen. Was? Ich habe doch gerade noch gesagt, Nickelback hat den Soundcheck zu Spider-Man gemacht. Und von Spider-Man zu dem, wo du jetzt drauf willst, ist doch gar nicht mehr so weit. Ja, doch. Ja, ich will zu Batman. Ja, doch. In einem Podcast, in dem es nicht um Comics geht, geht es aber um ein Spiel. Und zwar um ein weiteres Spiel der Arkham-Reihe. Yeah! Und zwar ein Spiel, was aber ein Mobile-Game ist. Und zwar nennt sich das Ganze Batman Arkham Underworld. Ein Mobile-Game? Ein Mobile-Game ist es, genau. Also sowas wie LOL oder Dota? Bitte? Massive Online, was ist das? MOBA ist doch für mich wie Handy. Kennst du? Diese Geräte, lustige Geräte, mit denen man telefonieren kann und jetzt seit Aber heißen die, die heißen echt MOBAs? Kann man, okay. Ja, macht weiter, kann man mit diesen Geräten sogar Spiele spielen. Und wie zum Beispiel Pokémon Go, falls dir das was sagt. Und Steffen. Hörst du mir jetzt noch zu? Wahrscheinlich ja, nicht. ich musste gerade MOBA googeln. Und MOBA heißt Multiplayer Online Battle Arena. Habe ich gesagt. Ah, ich habe MOBA die ganze Zeit verstanden gedacht. Das ist doch, du spielst doch kein MOBA. Fehler, Mensch, das weißt du ja, das ist doch hier verdammte Scheiße. Ich komm nicht mehr durch. Warte mal auf. Steh dich auf okay. Rein hier. Entschuldigung, so, ich hör zu jetzt. Also, Batman Arkham Underworld ist ein Mobile Danke. Game. Danke. Für Handy. Ich google gerade mal Mobile. Und, ja, okay. Diesmal gründet man im Grunde eine eigene Gang, ja, wie der Titel Underworld schon ein bisschen vermuten lässt. Und für diese Gang kann man die verschiedensten Ex-Insassen von Arkham anheuern. Darunter natürlich jetzt gerade so auch im Laufschatten von sag schnell Suicide Squad ist natürlich sehr beliebter Harley Quinn zu spielen. Freust du dich auf Suicide Oder Squad? Auch Killer Croc kann man spielen. Den Riddler kann man spielen. Es gibt so ein paar Ideen, die oder ein paar Levels oder ein paar Missionen, sag ich mal, die direkten Bezug nehmen auf Suicide Squad. Natürlich dann eine Suicide Squad, die ist ein bisschen auf das Arkham-Universum abgestimmt ist. Und also im Grunde ist es so, dass du dir dein eigenes Versteck aufbaust. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal und zwar hat man das schon. Ach, hier mit dem Mafia. Ja, Aufbauspiel, wie hieß es denn? Ja, mit Mafia nicht. Aber da war noch eins von dir mit Mafia. Ja? War das nicht eins mit dir mit Mafia? Ja, war so, auch so ein Underworld-Boss im Grunde. Also ja. Also ich hab's nicht vorgestellt, ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Genius war das. Evil Genius, ja, okay. Genau, ja. So ähnlich auch. Also du baust dir dein eigenes Versteck auf und musst so ein bisschen investieren in das eigene Versteck und hast dann halt immer die Option, verschiedene von diesen klassischen Batman-Schurken für dich agieren zu lassen und die mit deren Hilfe dann gewisse Missionen zu erfüllen, um an mehr Reichtum und mehr Einfluss zu kommen. So, das ist so das Spielprinzip. Und ab und an läuft dir halt auch mal während der Mission Batman über den Weg. Ja. Ach so, das heißt, du bist nicht Batman, sondern nein, Batman. Nein, du bist nicht Batman, du bist halt eine eigene Gang im Grunde. Du kannst dir einen eigenen Gangnamen geben. Und genau. Und die baust du halt auf und heuerst quasi die anderen Schurken so ein bisschen als ach, du bist gegen Batman eigentlich. Gegen Batman, genau. Ui. Ja, diesmal die andere Seite. Ja. Wie ist das denn? Kannst du auch wie immer In-App-Käufe machen? Kannst du was bezahlen? Ja, klar, logisch. Okay. Ja. Was ist denn? Das ist ein ziemliches Aufbauspiel. Also das funktioniert genau so auch, aber ich sag jetzt mal, vor dem Batman-Hintergrund macht das natürlich Spaß und du weißt ja, wie das bei mir ist, also wenn sie es mal lohnt, gerade jetzt so beim Launch hatten sie dann halt so ein paar Aktionen, da habe ich dann auch mal einen Groschen hingeworfen, aber normalerweise mache ich es halt auch nicht. Ja? Also, Zeitung titelt, er wirft einen Groschen hin. Wie viel hast du ausgegeben, wenn ich fragen darf? Wie viel hast du ausgegeben, wenn ich fragen darf? Wie viel hast du ausgegeben an Geld, wenn ich fragen ausgegeben? Darf? Ich glaube, insgesamt war es ein Zehner oder was. Okay. Waren es halt 2,4499 oder irgendwie sowas. Ja, okay. Ja. Was hast du gekauft damit? Ja, im Grunde zwei Charaktere vorzeitig freigeschaltet. Und welche? Damit verbunden halt nochmal so ein bisschen diese teurere Ingame-Währung, die es da immer gibt bei solchen Spielen, die dann halt gewisse Sachen schneller voranbringen. Ja. Welche Charaktere hast du gekauft? Das war Mr. Freeze und jetzt wird's eisig! Und tatsächlich Killer Croc, meine ich, ja. Die zwei waren das. Die zwei? Den Joker nicht? Der Joker kannst du nicht spielen. Also noch nicht zumindest. Oh, schade. Also die Charaktere, die man derzeit spielen kann, sind, mal gucken, ob es aus der Erinnerung oder die man freischalten kann nach und nach aus der Erinnerung zusammenbringen, ist, du fängst mit Harley Quinn an. Nee, geil. Du fängst mit dem Riddler an, so rum. Okay. Und dann, das nächste ist aber dann schon Harley Quinn, dann Killer Croc, dann Mr. Freeze oder umgekehrt. Dann habe ich jetzt noch auf der Liste Scarecrow, der ist noch nicht freigeschaltet und Bane ist auch noch nicht freigeschaltet. Okay. Aber das sind so die Charaktere und während der Missionen wiederum kommen dann halt nochmal so, also gerade bei den Suicide Squad Missionen kommt dann halt nochmal Deadshot um die Ecke und hilft hier so ein bisschen dabei. Ja. Ah, okay. Was, hat das dann irgendwie noch eine Story nebenher, die so ein bisschen weiterläuft, die auch fortgesponnen wird, oder ist es wirklich eher so ein Ewigkeitsding, dass man einfach immer weiter aufbauen kann? Im Moment eher habe ich eher den Anschein von Letzterem. Also du fängst halt an in den Narrows, glaube ich, und baust so dein Einflussgebiet immer mehr aus. Und ja. Aber du musst nicht bezahlen, um zu gewinnen, auf Deutsch. Das ist, glaube ich. Okay. Nee. Also habe ich jetzt nicht den Eindruck bisher, dass man das muss. Okay. Also, das finde ich wieder kacke. Ja. Okay, finde ich, ich habe gerade echt Bock, mir das mal anzuschauen, aber das Problem ist, ich bin ja auch so ein Suchti, wenn ich ein gutes Spiel finde. Ich spiele zurzeit, ja gut, Pokémon Go, fällt mir gerade ein, aber sonst davor habe ich, und da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, einmal das Gag-Spiel Don't Get Fired gespielt, da geht's um da wird einfach das, ich glaube, gezeigt, wie die Arbeitsverhältnisse in Korea sind und deine Aufgabe ist es, nicht gefeuert zu werden und Präsident von der ganzen Firma zu werden und du musst einfach, im Endeffekt machst du dasselbe, was du auf der Arbeit machst, nur in deiner App und ich habe zwischendurch schon gedacht, warum spielst du dieses bescheuerte Game? Du machst dasselbe, was du auf der Arbeit machst, nur drückst du total dumm, also weißt du, das überhaupt zu spielen. Und das andere, was ich empfehlen kann, ist storylastiger, um mal kurz abzuschließen. Das heißt The Silent Age. Da gibt's eine Gratis-Episode, die empfehle ich dir, Steffen, auch, weil das ein Point-and-Click-Adventure ist, mit dem was sehr gut gemacht ist. Und man kann Zeitreisen damit machen, um Rätsel zu lösen. Und das ist sehr cool gemacht. Schau dir das mal an. Das gucke ich mir mal an, ja. Aber ich guck mir auch Batman Arkham Underworld an. Und da es ja in Arkham nicht viel zu lachen gibt, habe ich gedacht, konter ich jetzt mal mit was zu lachen. Und zwar auch ein sehr tolles Thema, was ich in den letzten Wochen mir angeschaut habe. Etwas aus der WDR-Mediathek. Ja, es muss nicht immer Netflix sein. Man kann auch mal in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen schauen. Und zwar gibt es ein nettes kleines Projekt von Micky Beisenherz, uns bekannt als der Gagschreiber von vielen Comedians, vor allem von Atze Schröder habe ich mittlerweile kennengelernt. Und er ist aber auch der Gagschreiber beim Dschungelcamp. Und Oliver Polak, einem jüdischen, mittlerweile sehr übergewichtigten Comedian. Und die machen zusammen eine sehr tolle Sendung, das heißt Das Lachen der Anderen. Okay. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ich habe, der Titel sagt mir irgendwas, aber mehr habe ich davon nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hast du den Film Das Leben der Anderen im Kopf, was ja mal einen Oscar, glaube ich, sogar gewonnen hat. Das ist ja dieser Stasi-Film oder was das war. Ja, sowas in der Art, aber den habe ich auch noch nicht gesehen, also von daher. Ja. Hast du auch noch nicht gesehen, okay. Dann erkläre ich dir ganz kurz das Prinzip, das Lachen der Anderen ist super witzig, pass auf. Die zwei, Micky Beisenherz und Oliver Polak, fahren zu einer Minderheit. Das können, was jetzt vorkommt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, wie heißt es, kleine Leute, also die Minderwuchs haben, adelige, Bio-Leute, Blinde, Alte und Klosterinsassen zum Beispiel sein. Die haben sie zum Beispiel jetzt in der ersten Staffel besucht. Nehme ich mir mal die lustigste Folge raus. Sie haben zum Beispiel Kleinwüchsige besucht. In der 75% der Sendung besteht daraus, dass die kleine Leute kennenlernen, also jetzt in dieser kleinwüchsigen Folge. Das heißt, die beiden gucken sich zum Beispiel eine kleine Frau an, wie die ihren Alltag sozusagen durchgeht. Oder wie ist es für kleine Leute einkaufen zu gehen? Oder gucken sich andere Sachen an. Witzig ist zum Beispiel, dass die Kleinen auch nachher den größten Humor beweisen. Das ist nämlich dann wichtig, wenn diese ganzen Beobachtungen, die Micky Beisenherz und Oliver Polak gemacht haben, enden darin, dass Oliver Polak, der ja auch Stand-Up-Comedian ist, ein Stand-Up, also ein Witze über die Minderheit hält, die er aber auch gleichzeitig als Publikum hat. Das heißt, alle die, die er besucht hat mit Micky Beisenherz, sitzen im Publikum und hören den Witzen zu, die über sie selber gemacht werden. Und dann steht Oliver Polak da vorne, als Beispiel zum Beispiel, er war mit den Einkaufen, und dann ist es zum Beispiel so, Oliver Polak sagt zum Beispiel sowas, ja, und einkaufen geht ja auch nicht gerne, oder wie ihr einkaufen für euch, wie ihr Einkaufsläden für euch nennt, Kletterhallen, weil sie halt zu klein sind und sowas. Ja. Und da mussten alle schon sehr lachen, weil die auch super lustigen Humor haben. Und das ist halt immer unterschiedlich. Das kommt halt immer drauf an, wo die hinfahren. Die Adligen zum Beispiel waren eigentlich fast alle gar nicht so over the top, total gaga. Die waren eigentlich fast normale Leute. Da war es schwieriger, Witze zu machen. Wer zum Beispiel sehr lustig war, als das Stand-up war, die sind halt auch zu Nonnen gefahren oder zu gläubigen Menschen in ein Kloster. Diese Nonnen haben noch nie ein Stand-up gesehen. Okay. Die wussten also nicht, wie diese Form funktioniert. Dann steht Oliver Polak da vorne, hält sein Stand-up und erzählt irgendetwas. Da steht in der vordersten Reihe die Nonne auf oder ruft lauthals, nein, nein, nein, das hat Gott nicht so gewollt. Nein, nein, nein, nein, nein. Und er sagt so, kennen Sie Stand-up? Da redet der vorne und die anderen können dann später nach dem Auftritt reden. Ich hoffe, das ist soweit, ob wir das geklärt haben. Er fängt wieder an. Ja, bla, bla, bla, Gott. Und dann sagt er, nein, sie steht wieder auf. So hat Gott das nicht gewollt. Er hat nicht geschafft, seine Pointe zu Ende zu erzählen, weil die immer so richtig renitent aufgestanden ist. Und sehr, sehr lustig. Ich muss dazu sagen, Oliver Polak ist schon, wenn der keinen Bock hat, hat er keinen Bock. Micky Beisenherz ist der Nette von den beiden. Guck dir bitte wirklich in der WDR-Mediathek diese Sendung an. Eine erfrischend schöne Show-Idee, Serienidee. Und man lernt viel über Leute kennen. Sehr, sehr toll. Gut, müsste ich mir mal angucken. Also ich habe manchmal so ein bisschen meine Probleme mit Micky Beisenherz, obwohl ich auch Sachen lustig finde von ihm. Aber ja, warum? Jetzt, Warum hast du Probleme mit ihm? Ja, ich, das ist jetzt nur das Beispiel, woher ich ihn jetzt halt primär kenne, ist halt, wie heißt die Sendung, auch mit Joko und Klaas hier, das Duell um die Geld, wo sie praktisch so Quizprogramm machen. Kennst du das? Ja. Ja, ja, die Verbindung ist gerade was schlecht, ich versuche zu folgen. Die Verbindung ist gerade was schlecht, ich versuche gerade zu folgen. Erzähl einfach, ja, ich merke, ja, wenn du fertig bist. Da sitzt du ja dann meistens so als Kommentator dabei und da macht er manchmal so Sprüche, also so Witze finde ich halt dann weniger witzig. Aber gut, okay. Vielleicht ist es in der Sendung ganz anders. Muss ich einfach mal ausprobieren. Genau, da sind es auch keine das sind ja auch keine vorgeschriebenen Gags, die er da macht. In der Sendung ist er es wirklich so, wenn du Oliver Polak und ihn siehst, dann ist Micky Beisenherz definitiv sympathischer, weil Oliver Polak ist auch mal bei einer der Folgen, wo er auf Adlige trifft, hat er einfach keinen Bock auf diesen Adligen, weil der ihn irgendwie innerlich so angepisst hat, dass er einfach sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will nach Hause fahren. Und Micky Beisenherz, jetzt sei doch mal was netter, jetzt sei doch mal nicht so asozial. Und Oliver Polak war wirklich asozial, muss man einfach mal sagen in dem Moment. Mhm. Aber sehr toll gemacht, sehr schönes Paar, weil die einfach so ungleich sind. Okay. Ich kann auch nur empfehlen, wenn ich mir mal angucken. Genau, falls du dich für Oliver Polak näher interessierst, ich habe auch zwei Bücher von ihm jetzt gelesen. Einmal der jüdische Patient, da ist er in einer geschlossenen Psychiatrie. Das ist eher die ernste Variante. Oder ich glaube, das andere ist, ich bin Jude, ich darf das. Das ist das Lustige von den beiden, wo er über seine Kindheit so ein bisschen erzählt. Falls du bei der Sendung merken solltest, ein interessanter Charakter, möchte ich gerne mehr von sehen. Das nur so als Hinweis dazu. Gut. Kommen wir doch von dem einen Duo zum nächsten. Ja. Schnell noch. Ich hatte die Hoffnung, dass du das nächste, was ich hier im Kopf habe, auch dir vielleicht auch gesehen hast. Ja, hallo, es ist Disney. Es ist Disney mit Tiermenschen. Das muss ich dann mir angucken. Dann fang doch bitte du an, weil ich hatte nämlich die Hoffnung wirklich drauf gesetzt. Dann stell doch mal das Thema vor. Zoomania, das ist ein Film, der begleitet mich halt schon eine ganze Weile. Also es gab irgendwann mal einen Trailer oder erste Bilder dazu. Erste Bilder waren es im Internet natürlich. Und was bilden Sie ab? So diesen Fuchs mit diesem grünen Hemd an. Ich denke so, kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Robin Hood, klar. Ja? Es gab ja diese Robin Hood-Verfilmung mit dem Fuchs und da waren ja auch ganz viele Häschen dabei und so weiter. Und daran hat mich das sofort erinnert. Und war ja so ein bisschen wahrscheinlich auch das, womit sie gespielt haben, so, dass das so ein bisschen daran erinnern soll. Natürlich war das damals bei Robin Hood nie so thematisiert, dass das jetzt auf einmal Tiermenschen sind, weil da hat man einfach Robin Hood die klassische Geschichte genommen und hat die dann halt einfach mit Tieren unterlegt. Aber hier ist es jetzt ja tatsächlich so, dass man das so erklärt hat. Die Tiere haben halt Intelligenz entwickelt, wie die Menschen auch, und haben praktisch Kolonien gegründet und haben sich praktisch hier jetzt in dem Beispiel in eine Riesenstadt versammelt, wo jede Tiergruppe mehr oder weniger ihr eigenes Refugium hat, wie in so einem Zoo halt, ne? Deswegen ja auch Zoomania, was ich immer noch grausam finde, diesen deutschen, in Anführungszeichen, Titel, weil schrecklicher geht's fast nicht mehr. Also, gerade das mit den Übersetzungen, aber könnten wir jetzt ein eigenes Fass aufmachen? Ja, das ärgert mich seit Jahren, wie da Disney so in Deutschland so ein bisschen hantiert. Ich meine, der Film heißt auch in England anders als in USA. Zootopia, ja. Zootopia heißt er in England, in USA, Zootopolis heißt er in England. Okay. Aus dem einfachen Grund, weil Zootopia hier irgendwie im europäischen Raum magenrechtlich geschützt war, so rum. Ah, okay. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. So, gut, jetzt habe ich schon wieder Nerdgewichse abgelassen, jetzt bist du dran. Nee, alles gut, also ich muss sagen, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen mit diesem Robin Hood Gedöns, weil mein Ding ist auch, ich habe nur am Rande mitbekommen, wie die Leute sich aufgeregt haben, dass der Trailer mit diesem Faultier, der Faultier-Gag, dass der schon überall den Trailer verwurstet. Das Tolle ist, irgendwie habe ich es geschafft, diesen Trailer nie richtig zu Ende zu gucken. Irgendwas ist immer passiert, dass ich nie gesehen habe. Ich habe so gelacht. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe es nicht die einzige Szene, ja? Also ja. Das muss man direkt sagen. Also weil viele sich ja darüber aufgeregt haben, dass genau diese Szene. Ich habe auch, glaube ich, bei wieder einen anderen Podcast, sondern bei Nerd Talk habe ich auch wieder gehört. Da haben die auch gesagt, ja, es ist ja blöd, dass dann immer im Trailer dann immer direkt solche Sachen. Das Problem ist, was willst du denn im Trailer zeigen? Ja. wenn du einen lustigen Film hast und du kannst keinen einzigen Gag daraus zeigen, also irgendwas musst du ja zeigen. Ja, und wenn du jetzt den krassesten Gag rausnimmst, kann ich es vielleicht verstehen, aber ich finde, da ist sind lustige Sachen drin in dem Film einfach. Ich finde halt auch, dass gerade dieser Gag, den sie da gewählt haben, genau richtig ist für den Trailer. Weil der den Trailer halt im Grunde ausfüllt durch seine Länge. Ja. Ja. Und du hast natürlich viele, viele andere Sachen im Film. Also tatsächlich ist das jetzt nicht der beste Gag, den sie da rausgenommen haben, sondern da gibt es doch viele mehr. Ja. Genau. Ich bin, ich habe den jetzt auch nicht im Kino geguckt, sondern ich habe den auf Amazon Prime mir jetzt geholt, weil er da jetzt zu kaufen war. Mhm. Und wir hatten ein Kind da zur Übernachtung, da habe ich gedacht, komm, gib's dir Geld aus, tu's in Amazon Prime reinstecken. Und ich darf sagen, vorweg, es hat sich gelohnt. Steffen, du willst unbedingt was sagen. Ich merke, wie dein Finger zittern und dein Mund so sagt, komm, erzähl. Nee, eigentlich nicht, aber also, was ich halt finde, weil du gerade sagst, du hattest ein Kind zu Gast, das den Film geguckt hat. Ich finde halt auch bei dem Film, dass man relativ gut merkt, das ist ein Film, der wieder für Erwachsene funktioniert, aber auch für Kinder funktioniert. Ja. Weil er hat natürlich das Thema mit dem ganzen Crime Noir, sag ich jetzt mal, Thema. Also praktisch Judy Hopps, die Hasenpolizistin, tut sich zusammen mit einem Strauchdieb und wir lösen jetzt zusammen Fälle. Und das geht ja bis in politische Ämter und so weiter und so fort. Und ja, das ist halt so das Thema, sag ich mal, was die Erwachsenen eher anspricht. Aber du hast natürlich sehr viele Gags und Sachen drin, gerade die Geschichte mit dem Eis und mit dem Eislieferanten und mit der Holzaufbereitung und so weiter, dass dann wieder Kinder sehr schnell lustig finden, denke ich. Und ja, also auf jeden Fall ein wunderschöner Familienfilm. Super animiert, also das CGI ist zwar CGI, aber es ist liebevoll animiert und was ja die Disney-Filme wirklich machen, und da hat sich ja Disney irgendwann den Glücksgriff gemacht, mit Pixar mehr oder weniger sich da die Kompetenz ins Haus zu holen. Also das ist, das merkst du dann halt auch, dass da Liebe zum Detail dahinter steckt. Also ich, gut, dass du es schon mal so angerissen hast. Wir beide lieben es, uns direkt so in die Bewertung reinzuschmeißen, ohne kurz die Hand nochmal wiederzugeben. Du hast es jetzt schon mal ganz kurz erwähnt. Ich will es nochmal ganz kurz sagen, damit alle mitkommen, die jetzt nicht wissen, wovon wir überhaupt reden. Ja. Wovon handelt eigentlich Zoomania? Entschuldigt, dass wir, wenn wir beide aber einen Film, wenn wir was lieben, dann vergessen wir gerne mal kurz zu erzählen, worum es eigentlich geht. Mhm. Also in Zoomania geht es um die kleine Judy Hopps. Also die ganze Zoomania sind nur Tiere, die vermenschlicht dargestellt werden. Das haben sie auch schön gezeigt in so einem Trailer, wo dran steht anthropomorph, also es sind sogenannte anthropomorphe Wesen. Was heißt das? Das sind vermenschlichte Tiere, wie Mickey Mouse ja auch ein vermenschliches Tier ist. Ja. Das heißt, hier ist es in dem Fall so, aber wir sind zumindest auch erklärt, wie das so. Da wird's auch erklärt. Ja. Genau, direkt am Anfang wird eine super Erklärung, damit alle wissen, das klingt jetzt crazy cool anthropomorph, aber letztendlich nichts anderes als Tiere, die sich wie Menschen benehmen. Mhm. Und Judy Hopps ist ein Karnickel aus Karnickelhausen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Hast du den Namen gerade im Kopf? Nee, ich weiß auch nicht. Okay, also ist auf jeden Fall ein junges Karnickel, und eigentlich ist so, Karnickel sind ruhig und die bauen halt gerne Karotten an, zusammen mit der Familie. Sind die üblichen Farmer eigentlich. Ja. Genau, die üblichen Farmer, so wie sich mein Hasen einfach anstellt. Das Problem bei Judy Hopps ist, Judy Hopps will aber Polizistin werden. Von Anfang an. Mhm. Und am Anfang ist es so, Judy Hopps macht das sogar klar, dass sie Polizistin werden will. Sie kommt dann ins Gehege mit anderen Füchsen, weil Füchse sind natürlich die typischen Beutetiere von Hasen, von Karnickel. Ich weiß jetzt gerade nicht den Unterschied, ist egal. Und kriegt sogar eins auf die Mütze von einem Fuchs und will trotzdem weiter Polizistin werden, was uns zeigt, okay, sie will unbedingt Polizistin werden, und zwar wo? In Zootopia. Die Stadt heißt auch in dem Film Zootopia, ne? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich okay. Glaube aber schon, ja. Ich glaube auch. Und in Zootopia fängt sie dann mit ihrem Polizeidienst an, wird für die, so wird es ja beim Film genannt, für die Politessensachen, also Strafzettel verteilen, reingehauen. Aber Judy Hopps will mehr. Judy Hopps will richtige Fälle lösen und trifft dann bei einem, trifft am Anfang bei ihren Knöllchentätigkeiten auf diesen Fuchs Nick Wilde, bei dem sie dahinter kommt, ach, der macht ja nur Blödsinn. Und danach kommt sie sozusagen durch Zufälle, die müssen wir jetzt nicht näher beschreiben, an einen Fall dran, bei dem es darum geht, dass ein gewisser Otter verschwunden ist. Mhm. Und diesen Otter, den sucht sie, Mr. Otterton, sehr schön. Mhm. Mr. Otterton ist verschwunden und sie sucht ihn. Und irgendwie kommt es zustande, dass nur Nick Wilde, der Fuchs, dieser hinterlistige Fuchs, ihr helfen kann. Und dadurch werden die beiden zusammengeschweißt, weil sie erpresst ihn mit einer Aufnahme, wo er sozusagen seine Verbrechen sozusagen gesteht. Und er möchte sozusagen die Verbrechen von dem Kuli wiederhaben. Steffen, du lachst, erzähl. Auch sehr geil. Dieses Aufnahmegerät ist ja ein Aufnahmegerät in Kartenform. Richtig. Was auch ein Kuli ist. Das passt tatsächlich als Merchandise-Artikel. Echt? Wie gut. Das haben wir auch befreundeten Kindern geschenkt. Ja, okay. Also von Freunden den Kindern haben wir praktisch, ich glaube zu Ostern war das, hat das natürlich super hingepasst. Da kannst du halt richtig malen mit und kannst auch so eine kleine Aufnahmefunktion. Da kannst du halt kurz was aufnehmen und ja die nächsten Podcaster heranzüchten hier. Das ist schon, heranzüchten mit Karotten finde ich auch schon super geil. Also ich muss auch sagen, ich habe meine Wertung ja noch nicht so ein bisschen rausgegeben. Ich fand den Film super, super klasse. Ja. Und warum? Es ist kein, also natürlich, jetzt ist Pixar bei Disney. Eigentlich zu unterscheiden ist egal. Aber man merkt, es ist ein Disney-animierter Zeichentrickfilm. Und bei Disney hat man ja lange die Kompetenzen eher bei den gezeichneten Sachen. Wie meiner neueren Lieblingsfilm ist ja Küss den Frosch, fand ich damals ja total toll. Muss ich jetzt sagen, auch wenn er nicht so gut gelaufen ist. Aber ich fand ihn sehr toll, weil er ist anders als ein Pixar-Film. Jetzt wird natürlich viele sagen, ja, bei Pixar-Filmen geht's immer noch so was Universelles wie bei Inside Out, da geht's dann auch noch um Liebe und sonst was. Aber das hier war einfach eine schöne Geschichte, Krimi-Geschichte, aber auch so, dass Kinder, wie du schon gesagt hast, mitkommen können. Und das ist das Tolle. Es ist gleichzeitig mit niedlichen Gags gespickt, aber gleichzeitig dieses Crime-Noir, was du gesagt hast, dieses Düstere, wird richtig gut rübergebracht. Ich glaube, das ist ein guter Film für alle Altersschichten, meiner Meinung nach. Die Mischung hast du bei Pixar tatsächlich auch. Was mich aber so ein bisschen, du merkst trotzdem noch den Unterschied, finde ich, zwischen einem reinen Pixar-Film und einem Animationsfilm von Disney, weil die Thematik dann doch nochmal so ein bisschen und auch so die Art der Animation sich unterscheidet. Also tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass bei der CGI-Animation von Disney-Filmen trotzdem noch versucht wird, so diese klassische gezeichnete Animation noch so ein bisschen nachzuempfinden mit der Charaktergestaltung. Das hast du jetzt auch bei den neueren Prinzessinnenfilmen da, Frozen, also hier die Schneekönigin gesehen. Die waren halt deutlich an die klassischen gezeichneten Disney-Prinzessinnen, sage ich jetzt mal, angelehnt. Und bei Rapunzel war es auch schon so. Also man merkt das schon, also dass das nochmal so ein bisschen einen Unterschied gibt, auch so in der Animationsart. Einziger Disney-Film, wo ich sagen würde, das hätte auch gut und gerne ein Pixar-Film an sich sein können, war halt dieser Big Hero 6, also dieses Baymax, Tohuwabohu, Riesenroboter. Ach so, Baymax. Ja, genau. Ich mach das nicht an Animation aus, das ist natürlich, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich finde, bei der Geschichte ist es immer so, bei Pixar-Dingern ist es immer sehr universell und gern auch mal nur auf einen Charakter und seine Wandlung sozusagen ein bisschen beschränkt, weil was ich jetzt nicht als negativ ertrachte, sondern zum Beispiel der letzte Film, Inside Out, ist natürlich auch mit mehreren Personen, aber es geht letztlich um Freude und um das Mädchen, in dessen Kopf wir sind, ne, was es sozusagen durchmacht. Mhm. Bei Oben mit dem Opa geht's wirklich um diesen Opa und seinen klarkommen mit dem Verlust seiner Frau und dass er jemand sich Neues öffnen soll. Und ich finde, dieser Disney-Film hat gut gezeigt, dass Disney immer noch gut ist in so, ich nenne es jetzt einfach mal Buddy-Movies, weil ich fand die beiden einfach total gut, wie sie genau gegensätzlich sind. Sie, voll Gerechtigkeit, will alles pünktlich machen, er der listige Fuchs. Die haben sich am Anfang auch so ein bisschen gegenseitig geärgert. Aber dann ging's. Gerade das. Also dann gerade die Art hat's aber bei Oben ja auch. Ja, du meinst mit dem kleinen Jungen jetzt zum Beispiel. Ja, aber ich fand, gegensätzliche Charaktere am Anfang und die sich dann im Laufe des Films natürlich angefreundet haben, immer mehr. Ja. Ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich sehe bei Pixar, man sieht auf jeden Fall immer noch den Unterschied. Mhm. Verstehst du? Ja. Also ich finde, ich glaube, Pixar-Dinger sind vielleicht eher immer so eine Entdeckungsreise. Mhm. Und bei Disney-Sachen sind das immer sehr, sehr krasse, engere Geschichten, weil das ist jetzt eine Crime-Noir-Geschichte. Das ist ein Genre festgelegt. Und bei Pixar würde es mir sehr schwer fallen zu sagen, Inside Out, alles steht Kopf, ist ein... Das soll das ein Film sein? Das lässt sich schwer ein Genre festmachen. Ja. Und ich finde, das hat beides seine Vor- und Nachteile. Mhm. Es ist ein toller Disney-Film, muss man einfach sagen. Aber Pixar-Filme sind halt auch nochmal eine Klasse für sich, muss man auch einfach sagen. Mhm. Mir fällt, also ich überlege gerade, ich bin auch mal ganz schlecht im Gags wiederbringen, aber wir haben ja gerade vorhin noch über den Trailer gesprochen, also um es mal kurz wegzusagen, weil es ja auch als Trailer gibt, im Trailer sieht man halt einfach, wie, ich glaube der Trailer ist ungefähr so, dass Hobbs und Wild, also der Fuchs und der Hase, zu einem Faultier in das Büro gehen und der einfach sehr, sehr langsam antwortet. Ist das einfach die Szene, die im Trailer gezeigt wird, mhm, wo er so ganz langsam antwortet? Ja. Super. Vor allem, ich weiß nicht, was er alles zeigt, aber wenn das Faultier auch noch den Witz weitererzählt, den mit der Fuchs ist. Das kommt alles drin vor. Mhm. Finde ich super. Und den Witz weitererzählen will und der Hase immer so, mach jetzt hinne. Ja, ist okay, der Witz ist so, mach drinne. Und er will ja halt deutlich ein Schnippchen schlagen, so mehr oder weniger, und sagt auch noch so, ja, wir gehen zu Flash, das ist der schnellste. Heißt doch noch Flash. Natürlich heißt der Flash. Und das Markante an der Szene ist natürlich die Reaktion auf den Witz von ihm. Ja? Also, dass sich die Augen ganz langsam aufreißt und so. Und dann kommt natürlich noch zu allem Übel dazu, dass wir sind in einem Amt. Ja? Er muss diesen Witz natürlich auch ganz schnell noch seiner Kollegin weitererzählen. Natürlich, die auch so langsam ist. Und Judy Hobbs kommt nicht umhin und sagt so, wir haben es doch aber eigentlich und so weiter und so fort. Und versucht den Witz abzukürzen und zu erzählen, aber die lassen mich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und dann zieht so ein Ding konsequent so durch, ja. Ja, und einer der Running Gags, an die ich mich gerne erinnere, die sind wirklich immer nur so nebenbei, ist, dass es in dem Film eine App gibt, die vor allem in der Polizeidirektion, wo Judy Hobbs arbeitet, immer wieder gerne benutzt wird. Und zwar gibt es da den Popstar Gazelle, die ich übrigens die ganze Zeit fälschlicherweise für eine Parodie auf Adele gehalten habe, weil es so ähnlich klang, aber es soll ja eigentlich Shakira sein, wie ich zum Schluss gemerkt habe. Gesprochen hat oder gesungen hat. Genau, hat sie auch alles. Und ich bin so doof und habe erst ganz am Schluss des Films gemerkt, ach so, Gazelle, Adele, hätte ich witziger gefunden, aber es ist ein anderes Thema. Mhm. Und dann gibt's immer so eine App, in die jeder irgendwie zum Beispiel der Rezeptionist damit spielt und guck mal, ich mach meinen Kopf auf Gazelle drauf oder auf einen Typ, der neben Gazelle tanzt und dann macht er das so und ich denk mir so ein Scheiß, und dann macht das halt nachher auch dieser, was ist das, ein Ochse, ein riesiger Ochse, ist der Polizeichef von Judy Hobbs und hat auch diese App auf, spielt die so ein bisschen, bis der dicke Rezeptionist reinkommt und sagt, haben Sie auch die App? Und er so, nein, ich recherchiere. Ich musste so lachen, weil es so lustig ist. Und auch die Eigenarten der Tiere, wie halt typisch natürlich dieses Faultier, sind auch immer schön rübergebracht, ohne dass es, finde ich, übertrieben wird, muss man einfach mal sagen. Also, ich bin sehr begeistert von diesem Film gewesen. Sehr schöner Film, genau. Ja. Also, wer Amazon Prime hat, kann es im Moment da holen. Ich weiß nicht, wer es uns gerade noch streamt. Ansonsten in ausgewählten Kinos läuft es noch, ne? Das ist als Blu-ray erhältlich mittlerweile und okay. Absolute Empfehlung. Und es gibt ein sehr schönes Artbook dazu. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe es selber noch nicht, aber ich habe mir es zumindest mal auf meine Wunschliste getan. Das wird dann irgendwann mal gekauft werden. Und zwar heißt das The Art of Zoomania. Oder nicht Zootopia, sondern Zootopia? Zootopia. Beziehungsweise es gibt auch die englische Version Zootopolis und die englische Version ist etwas günstiger. Okay. Also ganze 10 Euro günstiger bei Amazon. Kann ich nur empfehlen. Und da geht es ja dann auch mehr so um die Zeichnung. Ist natürlich in Englisch, aber es geht viel um die Skizzen und so weiter und so fort. Und das macht Spaß. Hat noch so ein paar Charakterentwicklungen drin und Charakterentwürfe. Bin ich eh immer ein großer Fan von und wer da ähnlich gestrickt ist, dem kann ich das nur empfehlen. Ja. Also ich glaube, die Blu-ray ist immer noch teurer als Superman vs. Batman Blu-ray, weil die wird gerade verramscht, habe ich so das Gefühl. Bei mir sage ich sie gerade für 12,49, aber ich will das alte Fass der 12. Folge nicht aufmachen. Da haben wir ja schon lange drüber gesprochen. Das müssen wir jetzt an dem Thema nicht nochmal machen. Kleine Anekdote noch. Es gibt auch schon zum nächsten sag mal schnell, zum nächsten Pixar-Film, der jetzt rauskommt. Ja. Ein ähnliches Artbook. Finding Dory, ne? Also, Findet Dory. Fortsetzung von Findet Nemo. Und das Artbook dazu hat eine Bekannte von mir neulich mich noch drauf gestoßen, gar nicht so mitbekommen. Das Artbook heißt natürlich The Art of Finding Dory. Klingt ein bisschen bescheuert. Sehr schön. Die Kunst, Dory zu finden. Die Kunst, Dory zu finden. Möchte. Wo ist die Doris? Ja. Okay. Das klingt doch alles ganz gut. Ich glaube, wir kommen fast zum Ende, aber bevor wir gehen, so müssen wir immer unsere Pflicht noch erfüllen. Mhm. Steffen, mach du doch mal Podcast-Empfehlung. Ich mache mal eine Podcast-Empfehlung aus deiner näheren Umgebung. Mhm. Da gibt es einen neuen Podcast, oder was heißt neu? Ich glaube, seit letztem Jahr oder seit Mitte der letzten, ich weiß es nicht mehr genau. Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Ah, Sträter, Bender und ja, ja, höre ich auch. Ja, ja, sehr gut. Du kennst ja, erzähl. Okay. Im Grunde ähnliche Themen wie wir hier haben, auch ein bisschen mit Comicbezug zumindest. Und die gehen auch sehr gerne in einem Comicladen und machen das da live vor Publikum oder sowas, ne? Ja, die fanden übrigens Batman vs. Superman scheiße. Bitte? Die fanden Batman vs. Superman ja, übrigens scheiße. Aber gut. Das, da ist ja egal. Jeder seine Meinung. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, du wolltest erzählen vor Publikum. Übrigens aber auch als Video, YouTube, bei YouTube, Video. Ne? Ja. Also ja, da ja, gibt ja. es sowohl als YouTube-Version als auch als Audio-Version. Ja, das können wir unseren Leuten nicht antun. Die wollen das nicht sehen, wie wir hausen. Ja. Nee, aber ist auch eine Empfehlung, ist sehr witzig auch. Ist manchmal ein bisschen durcheinander, aber gut, es ist Hennis Bender. Jeder, der Hennis Bender kennt, der weiß Bescheid. Ja, der weiß Bescheid. Und ja, ansonsten, die ergänzen sich sehr gut und hauen sich auch gegenseitig so ein paar Dinge an den Kopf. Und das, ja. das macht schon Spaß. Also es ist ein sehr kurzweiliger und unterhaltsamer Podcast. Und vor allem schöne Intro-Stimme. Ich weiß deinen Namen nicht, aber der ist toll. Das ist aber nicht der Sträter, ne? Nee, das ist ein ganz anderer, den sie einfach... Aber klingt ähnlich, oder? Ja, es klingt schon ähnlich. Das Tolle ist, Hennis Bender macht ja gerne Hörspiele. Mhm. Auch, ich kenne ihn vor allem noch aus, neben der Comedy natürlich, kenne ich ihn noch aus den Lauschproduktionen, die es damals gab, wie zum Beispiel Kane. Ich weiß nicht, ob du mit Hörspielen in die Richtung da schon bekannt bist. Kann sein, dass ich es mal empfohlen habe hier. Also da schalte ich eher ab, wenn die von Hörspielen erzählen, weil... kenne ich nicht so viel. Ja, macht ja nichts. Und er selber hat in einer, ich finde, er hat ja so eine etwas weiblich angehauchtere Zwergenstimme und da hat er auch so einen Charakter gespielt, so ähnlich wie ich, genau, weil er dann die ganze Zeit wirklich so einen weisen, alten, kleinen, quietschigen Mann spricht. So, ja, du musst da hingehen. Und ich finde dann immer, das passt wirklich genau gut zu mir. Er könnte niemals halt diese dunkle Intro-Stimme machen. Das wird überhaupt gar nicht passen. Mhm. Dafür regt er sich einfach viel zu sehr in die Höhe auf. Ja, aber der Sträter hätte es ja eigentlich gut machen können, weil der hätte es schon gut machen können. Ich habe auch echt gedacht, die ganze Zeit, bis ich jetzt irgendwann mal gehört habe, der ist es gar nicht, sondern es ist jemand ganz anders. Ja, ja, auch von mir die Empfehlung, Sträter bin und ja, gut, der Sprecher sagt es auch mal falsch, deswegen kann ich es da auch falsch sagen. Podcast-Empfehlung, das ist gut, ne? Und sehr schön, ja. Genau. Ich habe auch noch einen. Ich hoffe, ich habe ihn noch nicht abgegeben in einer der letzten Folgen, aber bei 14 Folgen kommt man schon mal ein bisschen durcheinander. Und zwar habe ich Happy Day Podcast. Den gibt's schon sehr viel länger. Den Happy Day Podcast, der wird mit einem Österreicher und einem Deutschen gemacht. Einer heißt Roman und der andere heißt anders. weiß ich gerade den Namen nicht mehr auswendig. Und das einfache Prinzip des Podcasts ist, diese Jungs reden unverblümt oder über jede ihrer Geschichten, ob mit Frauen, mit ohne, Sex, Jugend, alle Sachen, die es so gibt. Mittlerweile haben sie ziemlich viele ihrer Jugendthemen abgearbeitet und sind jetzt eher so am Punkt, wo sie viele Hörersachen vorlesen, die natürlich auch in eine bestimmte Richtung gehen. Wer aber sich das anhören möchte, der sollte definitiv 18 plus sein, weil schon die erste Folge, in der es darum geht, mit Frauen Sex zu haben, die bestimmte Tage im Monat haben, ist nicht für jedermanns Ohren bestimmt, muss man sagen, aber ein sehr, sehr lustiger Männer-Podcast. Okay. Eigentlich so habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich sollte mehr Frauen-Podcasts empfehlen. Das Problem ist, ich habe meine Liste gerade nicht mehr da, wegen Hashtag Pimmelparty. Da werde ich ja nächstes Mal wieder mal dazu zukommen, weil ich habe noch ein paar Frauen-Podcasts, die ich mal wieder öfter hören muss. Die sind nicht so regelmäßig. Die Männer-Podcasts bei mir kommen öfter raus als irgendwelche mit Frauen, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das auch nur eine Wahrnehmungssache, ich weiß es nicht. Ja, es ist tatsächlich noch so, aber es kommen mehr, glaube ich. Ja. Okay. Und das war meine Empfehlung und ja, Steffen, du Air Commander, ich habe nämlich gerade rausgefunden, du siehst aus wie so ein Pilot, ja? Steffen hat so ein Headset auf, wo das Mikrofon so vorne ist und er könnte jetzt, ich finde, sie könnten zur Landung mit der Etage 13 ansetzen. Ich übergebe an Captain Steffen. Ja, meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze das Bett, denn es ist schon spät. Gefühlte Raumtemperatur dürfte um die immer noch 32 Grad sein, weil wir unter dem Dach wohnen und die Hitze einfach nicht rausgeht. Und wenn der Name runter, du brichst hier noch hier oder machst hier noch einen Kampf. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mit der Etage 13 geflogen sind und würden uns freuen, wenn wir Sie demnächst wieder begrüßen dürfen. Jetzt die englische Ansage. Ciao. Ja, ich glaube, wir sagen beide Tschüss, oder? Unser Tschüss. Flugpersonal bittet sie zu gehen. Verabschiedet sie jetzt. Tschüss. Tschüss. Ach so, Entschuldigung. Ja. Und vergesst nicht, jetzt kommt noch das Bonus-Material mit der Wochennotiz. Ja. Achso, und ich habe noch einen Wunschtitel, weil du vorhin irgendwas mit Robert gesagt hast, Musik. Ich hätte gern mal Musiktitel hinten dran. Ja. Keine Angst, geh mal frei. Mhm. Sad Robot. Okay. Ja. Machen wir für die nächste Folge, weil jetzt wird es, glaube ich, ziemlich lang dann. Möchte ich heute noch als Outro. Damit hätten wir jetzt unsere Verabschiedung auch kaputt gemacht. Ciao. Mach's gut. Tschö. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Klingelt das Telefon schon wieder? Hallo? Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Du bist da noch nicht rangegangen. Hallo? Jetzt aber hallo. Hallo, grüßt euch. Hallo. Wer ist denn da? Hier ist der Basti und da drüben ist der... Steffen, hallo, guten Tag. Hallo ihr beiden, die 13. Etage. Ey, direkt wiedererkannt, verdammt, und ich hab's extra nicht hingeschrieben. Warte mal, steht da nicht noch so ein Treffen aus, wo wir... Wir hatten gedacht, wir würden euch jetzt live überführen, hier, dass wir es einfach jetzt hinter uns bringen, da müssen wir uns auch nicht persönlich kennenlernen, ist doch voll scheiße. Nein, nur Spaß. Sehr, sehr gut, aber ich muss dich nochmal... Bitte? So mit Hand geben und so oldschool, langweilig. Ja, das funktioniert doch auch alles irgendwie online. Wir schicken uns irgendwelche Links hin und her und dann quatschen wir online drüber. Nein, Quatsch. Und dann snappen wir uns ein. Ihr müsst natürlich noch uns eine Frage beantworten in unserem berühmten Wochennotiz-Fragen-Lotto. Sagt uns doch mal eine Zahl zwischen 1 und 9. Steffen, fang an. Dann nehme ich die 4. Darf ich auch eine nehmen oder reicht euch die 4? Ihr könnt gerne beide eine nehmen. Ne? Ja. Dann nehme ich die 7. Also, Steffen, hast du eine Idee für einen Namen für dein nächstes Kind? Für mein nächstes Kind? Also unabhängig davon, Batman. Ob du schon welche hast. Ich heiße immer Batman. Batman. Du willst dein Kind Batman nennen, wirklich? Im Zweifel Batman. Okay, alles klar. Es wird eine schwere Kindheit haben. Diskussion führen, aber im Zweifel Batman, ja. Ja, mit dem Lieblingsfreund Robin. So, die Frage 7 aus unserem Fragen-Lotto ist, mit welchem Betriebssystem hast du in deinem Leben am liebsten gearbeitet? Jetzt hör mal auf zu lachen. Nein. Am wenigsten lieb mit Linux und am liebsten mit Windows 7. Hast du denn das Update gemacht auf Windows 10? Das war ja jetzt am Freitag ausgelaufen. Wann? Mittwoch oder so ausgelaufen? Letzte Woche Freitag. Und ich habe das vorher schon freiwillig gemacht und ich habe bei mir so ein Linux, ich will's mal sagen, Radikalen, der haben mir immer gesagt hat, pass auf, Windows 10, es kommt, Cortana, pass bloß auf, sie kommen alle rüber, sie wollen deine ganzen Daten. Und dann habe ich einen Tag später einfach Windows 10 installiert, weil es dann die ganze Zeit mich so nett angeblinkt hat. Also ich bin einfach ein Gemütes, ich installiere dann auch einfach mal. Bist du denn zufrieden mit Windows 10 oder hat's zu Problemen geführt? Ich habe alles, was nach Datenschutz aussieht, habe ich ausgestellt. Ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden und Cortana habe ich bis jetzt auch noch nicht, habe mich bis jetzt noch nicht genervt in irgendeiner Form. Also meine persönliche Erfahrung sind ja so ein paar Bluescreens, die sich aber dann zwischenzeitlich wieder erledigen. Echt? Du hast so Retro-Bluescreens wieder entdeckt? Den habe ich noch nicht gesehen. Retro-Bluescreens. Ja, genau. Ich glaube, die haben die auch aus nostalgischen Gründen da wieder eingeführt. Hier schreibt gerade jemand im Chat Kolonialdenkmal. Was? Nein, ach, das macht nichts. Ihr seid die 13. Etage. Kurz einfach mal Cross-Promo. Was ist die 13. Etage? Ach komm, Steffen, du bist unser PR-Sprecher. Ich kann nicht so gut reden. Ich, ja, genau. Die 13. Etage ist das mysteriöse Stockwerk um alles Mögliche, was Nerdkulturen hervorruft, außer Comics, weil da machen wir beide schon in separaten Projekten was. Also Filme, Spiele... Basti, was noch? Ja, genau. Unterwäsche. Und Nähsachen und so. Ja. Mir ist jetzt gerade auch nichts eingefallen, nichts Besseres. Ja, also wir besprechen eigentlich alles außer Comics, weil das machen wir schon nebenher. Das ist dann auch irgendwann zu langweilig, wenn wir nur mit Comics reden würden. Also seid ihr so ein bisschen die Wochennotiz nur länger und ein bisschen nerdiger. Genau, also wir würden zum Beispiel bei so einem Superhelden-Ding, was ihr mal vor vielen Folgen hattet, wo ihr euch überlegt habt, was Superhelden für Fähigkeiten haben, würden wir vielleicht ein bisschen besser dastehen als ihr. Wie jetzt von den Fähigkeiten, die ihr dann hättet, oder von dem Wissen um Superhelden? Ja, um das Wissen, aber auf Partys bringt das dann auch nichts viel zu sagen. So, ey, wusstet ihr schon, Superman ist gegen grüne Steine schwach. Das hat jetzt auch nie zum Date geführt, muss ich sagen. Ist das so? Ja, hab's ein paar Mal probiert. Nein, ob Superman gegen grüne Steine schwach ist, das klingt, ach, das wisst ihr auch nicht so ganz expertenmäßig irgendwie. Doch, das habe ich hier irgendwo mal bei Wikipedia aus Versehen gelesen. Habe ich mich im Artikel hier Acrylamid heißt das, der grüne Stein. Acrylamid. Wo ist eigentlich Acrylamid hin? Das ist doch dieses Zeug, grünes Acrylamid, was Fritten und Chips und so mal als tierisch giftig bezeichnet wurde und dann ist es irgendwann aus den Nachrichten verschwunden. War das nicht auch irgendwie in Schulgebäuden und so alten Gebäuden, die in den 70ern gebaut wurde? Nein, das war Asbest. Ach, das war Asbest. Asbest und Acrylamid. The ist doch alles in der Fritteuse gemacht. So, wir sind schon wieder völlig daran vorbei, die 13. Etage auch mal zu fragen, ob die sich was dabei gedacht haben, mir anzurufen. Ja, wir wollten, auch wenn es schon ein bisschen her ist und ihr selber schon ein bisschen drüber gesprochen habt, mal die Sicht, vielleicht erinnert euch, dass ihr eines Tages mal vor eurer Tür, Hashtag halbes Ei, sage ich nur, mal so eine kleine Pizzapackung vor eurer Tür liegen hattet, mit einer kalten Pizza. Und ihr hattet euch ja auch da schon für bedankt. Ich wollte eigentlich, falls jetzt ihr nicht unseren Podcast hört, wovon wir natürlich nicht ausgehen. Doch, jede Woche. Nee, wie oft siehst du, jede Woche kommen wir auch. Jede Woche, wir kommen nur einmal pro Monat. Schon mal richtig gut dabei. ich wollte euch nur ganz kurz einen Einblick geben, wie das so von meiner Seite ausgelaufen ist, weil ich, durfte dann mit ich wohne ja auch in Troisdorf, in unserer Lieblingspizzeria Pizza Max, muss man jetzt auch mal Werbung machen. Eine Familienangelegenheit. Sehr schön. Ich empfehle dazu auch den Troisdorf Rap, der ist auch noch sehr Hammer. Ich hatte das damals bestellt und das Tolle ist, du warst ja nicht da. Ich habe so ungefähr versucht zu timen, wann du... Also ich weiß nicht, wer von euch beiden da wirklich jetzt wohnt. Ich habe das nie so ganz richtig. Nick. Aber ich, ne? Du. Aber und inzwischen. nicht ich, sondern Nick. Nick. Aber inzwischen ist er ja umgezogen einfach. Aber genau. Gut, ja, genau. Und das Ding ist, du warst nicht da. Also war der Pizza Max Bote so, er hat mich angerufen in sehr netter, kundenfreundlicher Manier, sagt er am Telefon: Hey, jetzt macht mir keiner die Tür auf, was ist da los? Und ich so, ist jetzt, hier regnet es draußen, was ist das für eine Scheiße? Und ich so, ist okay, schell doch nochmal. Und hab dann aufgelegt und hab gedacht, damit hätte sich das dann erledigt. Da du ja immer noch nicht da warst, rief der wieder an. Und ich sag so, willst du mich verarschen? Und ich so, nein, leg die Pizza einfach auf die Treppe, geh ganz weit weg. Und es, ich soll die Pizza einfach auf die Treppe legen? Ich so, ja, ist schon in Ordnung. Das war nicht das erste Mal, dass ich kundenfreundlich in Kontakt mit denen gekommen bin. Als ich die Bestellung aufging, habt ihr ja so eine kleine Nachricht damit bekommen. Meinte der Typ, der die Bestellung entgegengenommen hat, meinst du das ernst? Ich so, ja. Und er hat aber nicht einmal gefragt, sondern dreimal. Meinst du das ernst? Ich so, ja. Also in letzter Konsequenz war es dann so, dass die Pizza kalt, als ich angekommen bin, vor meiner Tür lag. Sie war aber dann schon in dem Haus, vor meiner Wohnung. Soweit hat es dann doch noch geschafft. Und seitdem, also vor anderthalb Jahren war das, glaube ich, koordinieren wir einen Termin, dass wir euch in der 13. Etage besuchen. Also wenn ihr auch irgendwie, gerade mal an alle gesprochen, die uns zuhören, irgendwie noch eine Abrechnung mit mir offen habt, dann meldet euch doch einfach und wir gehen nicht dran. Nein, Quatsch. Die Telefonnummer gerade auch an der Stelle nochmal durchgesagt. 02241-123-2172. Und wenn ihr euch fragt, was die 13. Etage oder worüber reden die, dann twittert darüber unter Hashtag Wochennotiz. Okay. Wir haben aber auch noch ganz kleine Fragen vorbereitet, dann seid ihr uns auch schon los, weil wir natürlich auch immer Filme, Serien, sonst was sprechen, würde uns in dem Bereich natürlich auch was interessieren. Sehr gerne. Steffen, frag du doch mal. Ich soll fragen. Ja. Wir machen ja ganz gerne so die Podcast-Empfehlung in unserer Episode. Dann hätte ich gerne mal von euch beiden jeweils einen Podcast empfohlen. Einen? Das wird schon. Ja, einen. Boah. Einen pro Person. Oh Mann, Nick hat mir gerade Wir reden aufgeschrieben, aber das, also ich meine, den kann man auf jeden Fall empfehlen. Gavin ja, hört uns auch okay. Gerade zu, ist super, ist ein super Call-in-Podcast übrigens. Die großen auf Eins, schreibt der Chat. Auf dem irgendwie sind wir auch auf diese Idee hier gekommen. Nee, was ich, die sind alle schon so erfolgreich. Ich empfehle jetzt einfach das Podcast-UFO. Ja, sehr schön. Ich empfehle Wir reden. Ich bleib bei Wir reden. Das hat uns ja ohne Druck auch nochmal so ein bisschen motiviert, das jetzt auch mal auszuprobieren, was wir uns seit anderthalb Jahren nie getraut haben, live auf Sendung zu gehen. Von daher ist es ganz klar. Gavin nach ganz vorne. Das waren die großen Eins, definiert von Tim und Nick. Ich bring nur einer ein S unter. Ja, aber vielen Dank für euren Anruf. Hat uns sehr gefreut. Ich dachte, da kämen noch mehr Fragen. Ach so, sorry. Ja, Basti hat ja bestimmt auch noch was. Bei mir ist es viel einfacher. Ihr habt jetzt Podcast gesagt. Was schaut ihr eigentlich im Moment für Serien? Also nur ganz kurz, was schaut ihr euch beide gerade an? Die großen Fünf. Die großen Fünf. Also ich schaue How to Get Away with Murder im Moment, die zweite Staffel. Die erste lief ja schon bei Vox, sehr cooler Sender. Und leider nicht ganz so erfolgreich, aber weil man tatsächlich die Folge eigentlich am Stück gucken muss, sonst kommt man da nicht richtig rein. Und die zweite Staffel ist auch schon wieder unfassbar gut. Also ich bin tatsächlich ja so jemand, der selbst für sich privat eine Sommerpause veranstaltet, wenn im Fernsehen eine Sommerpause stattfindet. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle mal eine ganz große Empfehlung für Orphan Black aussprechen. Das ist eine sehr spannende Serie. Die, wenn sie denn in Deutschland kommt, bei ZDF Neo kommt. Und jetzt, was schaut ihr? Das wollen wir jetzt natürlich auch noch wissen. Was hast du denn zuletzt geguckt, Steffen? Ja, was habe ich zuletzt geguckt? Daredevil auf Netflix. ja, klar. Natürlich, irgendwas mit Comics. Natürlich. Ja. Genau. Das war die zweite Staffel. Die hat mich auch sehr gut unterhalten mit dem Punisher. Und kann ich wärmstens empfehlen. Wer Netflix hat, einfach mal reingucken. Und ich, auch wenn man vielleicht, also das Letzte, was ich geguckt habe, ist auch wieder Netflix in dem Fall. Irgendwie kommen wir von dem Sender auch nicht los. Auch wenn Vox natürlich auch sehr schöne Sachen hat. Und zwar BoJack Horseman. Also kann ich nur empfehlen. Ist zwar Zeichentrick, ist aber sehr, sehr, sehr lustig. Also mit einem Pferd in der Hauptrolle, aber das dann klingt jetzt nicht nach Bibi und Tina, sondern eher schon wirklich eher die härtere Variante. Eine Nachfrage noch gerade. In der Hauptrolle klingt, aber die härtere Variante klingt für mich nach Porno, sorry. Ich wusste, dass das jetzt kommt, ich hätte nichts sagen sollen. Was ein Pferd. Ich habe ja mal versucht, in der Wochennotiz eine Lanze zu brechen für Modern Family. War das jemand von euch, der darauf reagiert hatte? Oh, krass! Oh, scheiße, super! Da hat einer meinen Geschmack. Das ist richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Offensichtlich warst du das dann auch damals, der mir da auf Twitter schon so megamäßig zugestimmt hat. Vielen Dank. Ja. Also ohne Scheiß, ich finde, jeder der Personen in der Modern Family hat, also man erkennt sie überall immer wieder. Ich am ehesten von dem, also wenn ich eine Person sein dürfte, dann muss ich leider zugeben, bin ich am ehesten der schwule, dicke Freund von dem Rothaarigen. Ich bin gerade ganz schlecht den Namen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Cameron, danke. Genau, Cameron. Super. Auch der Chat ist begeistert. Patrick schreibt, beste Sitcom, beste Mischung aus Comedy und Emotions. Ich habe es leider nicht bis zum Ende der ersten Folge ausgehalten. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Ich habe es auf Deutsch. Was? Ja, Riesenfehler. Komm, also wir machen jetzt das Fass nicht auf, dass es Leute gibt, die lieber auf Englisch sich die Originalfassung angucken, weil da so viel verloren geht in der Synchronisierung und so. Und strahlt das doch bei Vox bitte mit Untertiteln aus im englischen Original. Am Arsch, ihr Räuber, wirklich. Also, vielen Der Chat jetzt stimmt mir zu. So, aber nichtsdestotrotz, vielen Dank für euren Anruf. Gerne. Und wir schaffen das in den nächsten anderthalb Jahren mit dem Treffen. Yes, Daumen hoch. Bis dann, ciao. Macht's gut, tschüss.